So, wir sind live, wie immer pünktlich um 18 Uhr, das Übliche. Die Weltraumaffen. Heute erstmal nur zu dritt, mal schauen, wer später noch so vorbeischaut. Und unser erstes Thema, über das wir heute reden wollen, ist der CSD in Hannover, wo ich wohne. Da ist mir nämlich aufgefallen, also ich war in der Vergangenheit auch mal da gewesen, als ich noch in der Piratenpartei war, mit einem Stand und so. Und leider muss man sagen, hat sich ja da so ein bisschen der intersektionelle Feminismus einquartiert bei dieser Veranstaltung. Und das äußert sich dann, ich teile gerade mal meinen Bildschirm. Das äußert sich dann in solchen Sachen. Magst du mich vielleicht nochmal einblenden? Warte. So. Genau. Das Motto des diesjährigen CSD war also Welcome. Und da geht es dann hier irgendwie um Flüchtlinge und Rassismus und Sexismus und solche Dinge. Also so wie man das halt von der Intersektion einen Feminismus-Theorie erkennt, und dann geht es hier um Pegida und AfD und irgendwelche besorgten Bürger und so ein Zeug. Also halt eben, ja, so linke Politik mehr als Ergibt so überhaupt null Sinn, vor allem die Punkte Intoleranz gegen, was ist, vor allem was ist jetzt LSBT, wo steht das S? Ach, schwul wahrscheinlich, also dann Umschreibung vom G. Ja, okay, ja. auf fertig Kopf gehört. Hat einer eingedeutscht wahrscheinlich die Buchstabensuppe. Nee, was ich ja halt lustig finde, die besorgten Bürger. Wann ging es bei diesen Pegida-Demos um schwule Menschen? So, Ja, das kann ich frage mich ich auch mich. nicht entsinnen, Habe wüsste ich ich. nicht. Also ganz ehrlich, Alter, CSD oder wer immer diesen scheiß Beitrag geschrieben hat, Wichser wie ihr, die alles um jeden sind, so intolerant gegenüber LGBT, ich benutze jetzt das als euren Buchstaben, Scheiße. Ihr seid auch der Grund, warum Leute wieder, wenn auch meist ironisch, wieder ein bisschen mehr homophob sich geben. Weil gleich zu triggern und so, ne? Ja, also Leute. ich habe so ein bisschen einen Verdacht. Also zum einen, das ist hier das Programm, was im Übrigen diese merkwürdige Intersektionalsache jetzt nicht so wirklich widerspiegelt. Also hier ist jetzt irgendwie ein Ding, wo irgendwas mit Flüchtlingen beisteht, dann gibt es irgendwelche DJs und Musik und so ein Zeug. Und es ist eigentlich so mehr oder weniger das Gleiche. Und naja, diese Gruppe, die das jetzt ja also dieses Jahr macht, ich glaube, in der Vergangenheit war das so eine Eventagentur, die das veranstaltet hat. Und jetzt ist das hier irgendwie so ein Verein oder so. Und das wird hier gefördert, wie man hier sieht, durch Mittel der Landeshauptstadt Hannover, Region Hannover. Region Hannover ist so ein Zusammenschluss von Hannover Stadt und den umliegenden Gemeinden. Und Land Niedersachsen und irgendeinem anderen Verein hier. Und ich denke mal so ein bisschen, dass das hier so eine Rot-Grün-Nummer sein wird. Also dieser Verein Andersraum, der das hier veranstaltet. Ich tippe mal so ein bisschen da drauf, auch weil die hier natürlich, also in der Stadt Hannover ist Rot-Grün, halt eben an der Regierung, in der Region ist auch Rot-Grün und in Niedersachsen ist auch Rot-Grün. Und das vermute ich halt so ein bisschen dahinter, dass man das so ein bisschen im Sinne der rot-grünen Politik jetzt auch diese Veranstaltungen da irgendwie macht, ne? Also in der Vergangenheit gab es da auf jeden Fall, das bestand immer aus dem eigentlichen, also so einer Demonstration, wo man dann irgendwie so durch die halbe Stadt gelaufen ist, und einen Tag später gab es dann nochmal so ein Fest, wo die verschiedene Vereine dann da so einen Stand hatten, und da war ich halt dann auch mal dabei, als ich noch in der Piratenpartei war, mit dem Stand von der Piratenpartei. Und es war also auch bei diesem Umzug, hatte das eine Jahr auf jeden Fall auch einen Wagen von der FDP war auch dabei, aber die hatten sich nie bei diesen Ständen dann noch irgendwie beteiligt. Und aber halt eben die Grünen und die SPD auf jeden Fall ziemlich prominent. Und ja, das ist auch, man führt da auch viele Gespräche so nach dem Motto, was hat Politik hier eigentlich verloren und so. Kann ich auch ein Stück weit verstehen, warum die Leute ja nicht unbedingt so ihre ihre Sexualität da politisiert haben wollen. Und teilweise, also ich habe das ja auch damals erlebt, als ich im Bundestag war, bei dieser einen Veranstaltung von den Grünen mit dem Titel Wer will die Uhr zurückdrehen, Homophobie und Antifeminismus in Europa, dass da also auch dieses Thema Homosexualität sich so gerne irgendwie davor gespannt wird vor den Karren, um irgendwie zu sagen, hier, was habt ihr überhaupt dagegen? So, ihr seid ja genauso wie Leute, die was gegen Schwule haben, Aber das obwohl ist das doch, ja das. mittlerweile eigentlich quer durch die Gesellschaft und selbst bei den Konservativen, also ich überlege mir nur alleine, wie das in der Anfangszeit von den Debatten bei den Republikanern war, jetzt zur Präsidentschaft in Amerika, da waren auch irgendwie zwei Leute dabei. Einer hat irgendwie ganz stolz davon erzählt, wie toll das doch gewesen sei, irgendwie bei einem alten Studienfreund, wo er da bei der Schulhochzeit von dem war und dass das doch alles ganz normal ist und so. Und also das ist auch durchaus bei den Konservativen und religiös-Konservativen teilweise schon richtig akzeptiert, diese ganze Nummer. Ja, wobei das natürlich bei den Linken dann immer wieder verknüpft ist mit diesem ganzen Sternchen, ne, wo man dann hier alles irgendwie unter einen Hut bringen muss. Hier gab es auch noch mal eine längere Abhandlung zu diesem Thema. Also das ist auch, wie ich hier auf diese Intersektionalität komme, ne? Hier ist halt alles dabei, irgendwie Skin Color, Religion, ne? Das fand ich auch sehr interessant, dass da dieses Religionsaspekt irgendwie jetzt plötzlich eine Rolle spielt. Also das ist der Religion so der größte Feind von Schwulen, Lesben und allgemein anders sexualisierten Menschen, weißt du? Und ja, willkommen in Religion, die uns von Dächern schmeißen und erhängen wollen und umbringen wollen und ausrotten wollen. Und ja, ist richtig. Ja, und die reden hier sogar über Islam und Homosexualität. Also. Ja, das geht wahrscheinlich wieder aus der Sache zusammen, weil sie denken, dass jeder aus dem arabischen Land, der homosexual ist, auch irgendwie also Moslem sein muss. Was ja irgendwie dann auch schon wieder rassistisch ist, so zu implizieren, dass jeder Dunkelhäutige direkt Muslim ist. Ich verstehe das auch gar nicht mit hier Homophobie. Also ich würde behaupten, wenn du unter 30-Jährige fragst, dass sowas wie Homophobie gar nicht mehr vorhanden ist. Vielleicht eine Spaßantwort irgendwo mal, um zu trollen oder sowas. Aber Es gibt Homophobie. sie noch, aber es ist halt bei den Leuten, Menschen halt wirklich schon zu einer Minderheit degradiert sozusagen. Das ist dann wirklich nur, wenn sie aus so einem Elternhaus kommen, wo das wirklich meist aus religiösen Gründen halt so Ja. behandelt wird, so von wegen, ne? Das ist unrein, das geht nicht, da kommt man in die Hölle, sowas, was halt nun mal bei Muslimen sehr verbreitet ist. Ja, ich wollte gerade sagen, also das werden sie eher selten bei den westlichen Leuten haben. Ja, und das ist ja halt alles so Feindlichkeit, Rassismus, Diskriminierung innerhalb der Szene. Das ist für mich auch wieder so ein bisschen so Homosexualität plus wahrscheinlich demnächst dann, so nach dem Motto, wir gucken dann mal und wenn ihr da was dagegen habt, gegen unsere super tolle neue Bewegung, wo wir alle mit einschließen. Seid ihr ja offenbar, müssen wir euch da ausschließen oder so ein Zeug, ne? Also da Ich meine, rechne das ich gibt's schon. ja sowas wie Homosexualität plus gibt's ja schon zum gewissen Grad. Ich weiß nicht, wie oft ich da von so einem Überschwuchteln, Linksspassen, pinkhaarigen Fotzen schon gehört habe. Ich wäre ja irgendwie nicht schwul genug, weil ich ja immer noch zu so Cis-Mann-mäßig aussehe und mich gebe. Ich denke mir so, hallo? Schwulsein hat doch nichts damit zu Kann ich tun, wie mir ich mich vorstellen. gebe oder rumlaufe, Alter. Es hat damit zu tun, dass ich halt im Schlafzimmer darauf stehe, einen Mann in den Arsch zu pollern. Hallo? Du hast das einfach noch nicht verstanden, worum es wirklich geht. Es Das mal geht nicht nur um Sex von oder den aufgeklärten Liebe, es Leuten geht um erzählen. Ne? Style und ja, Musikgeschmack wahrscheinlich dann auch noch und so. Da muss ich mir auch Lady Gaga und so einen Schrott reinziehen. Ganz bestimmt. Ja, aber Ja. dann soll man doch gezwungen werden, an Stereotyp zu leben. So, ich weiß Das ist so krass, das ist eigentlich das eigentlich Homophobe, dass du dann, sag ich mal, sozusagen jemanden in eine Schublade halt sozusagen steckst. Ne? Du musst denn so sein. auch nicht. Also, das ist dann sozusagen, das ist halt dieses Gruppendenken, dass du dann bestimmte Signale aussenden musst und ein spezieller Kleiderstil dann sozusagen darauf die Antwort gibt, wie du dich positionierst, wenn du das Schlafzimmer aufsuchst, ja. Aber es ist halt, ich weiß auch nicht, also. Ja, und es sind halt auch Sachen, Das ist einfach unerfüllbar hier, was die hier schreiben. Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der alle Menschen, egal welchen Geschlecht, Sexualität, Hautfarbe, Religion und Ethik, Alters, sozialer Stellung, Gesundheit, Aussehen und Herkunft frei und ohne Benachteiligung leben können. Also beim besten Willen jemand, der nicht gesund ist, sei es jetzt unverschuldet oder eigenverschuldet oder wie auch immer, der wird sicherlich auch irgendwelche Benachteiligungen in irgendeiner Form haben in seinem Leben. Also wenn ich Ebola habe und dann die Leute vor mir weglaufen und Angst haben, das sollen die nicht machen, die sind sonst Vor allen Dingen auch egal welchen Religion oder Ethik. Also das würde ja eigentlich bedeuten, wenn ich jetzt da hingehe und sage so, ihr geht alle in die Hölle und die werfen mich da raus, dann müsste ich ja eigentlich sagen, hier wollt ihr mich etwa benachteiligen wegen meiner Religion oder Ethik. Also, na, das reiten die auch wieder nicht, wie widersprüchlich das alleine schon wieder ist. Weil, ne, wenn ich da irgendwie, das ist ja generell so das Ding mit der Toleranz, ne, wo man sagen will, wenn das unser Wert ist, alleine generell einfach Toleranz, ja, was ist denn dann mit den ganzen Leuten, die euch nicht tolerieren wollen? So, tolerieren wir die jetzt oder wie machen wir das jetzt? Ja, also ich folge dem Mithraismus und ich möchte in einem Bad von einer Kuh auf dem Marktplatz baden, weil ich sonst benachteiligt werde mit meiner Religion. Und das haben alle Leute zu akzeptieren. So. Ansonsten haben wir ein rassistisches Problem in unserer Gesellschaft. Also, keine Ahnung. Das ist halt. Aber das geht halt in diese linke Richtung von an Utopia erträumen. Weil einfach diese Forderung an sich, die ist nicht möglich. Also, dass du das so umsetzen kannst. Also, das. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall haben sie dann auch bis in alle Zeiten noch einen Grund für ihren Aktivismus. Ja. Und deswegen, das haben wir ja auch beim Thema Feminismus schon ein paar Mal durchgehabt, das ist eigentlich gar nicht so angelegt, dass es irgendwann irgendwo zum Ziel führt, weil wenn das irgendwie zum Ziel führen würde, dann brauchst du ja diese ganzen Professuren nicht mehr und dann brauchst du ja auch diese ganzen Leute da nicht mehr und also dann ist ja Sinn und Zweck des Aktivismus nicht mehr vorhanden und das dementsprechend verlieren die Leute ja dann auch ihren Einfluss und es geht ja nicht nur darum. Das ist, was bei Massenbewegungen auch immer gern vergessen wird, dass es nur Massenbewegungen im Grunde nicht um das Ziel geht, was die Ideologie formuliert, sondern eigentlich nur darum, dass sich die Ideologie in eine Institution verwandeln kann. Also das hat man beim Kommunismus auch sehr gut gesehen und das sieht man hier auch sehr gut. Feminismus ideologisch ist ein bestimmtes Ziel, was sie vorgeben, aber im Grunde, worum es ihnen geht, sind halt Pöstchen bekommen und irgendwie in irgendwelchen Beraterposten, in irgendwelchen Firmen zu hocken. Aber wirklich die Dinge anzupacken und wirklich zu erledigen und abzuhaken, das ist nicht wirklich das Ziel von der Ideologie. Also. Ja, da ist hier noch so eine Werbeagentur mit dabei, fand ich auch sehr lustig. In diesem komischen Tier. Auch sehr intersektionell. So, also die nächste Brony Furcon ist jetzt CSD oder was. Aber wenn ich mir so reinziehe, was in den Fetisch-Szenen so abgeht, passt da eigentlich schon. Also vor allem. Vor allen Dingen könnt ihr hier schon. Also nach dem Pet-Play-Fetisch, sag ich mal, in Richtung Doggies, sag ich mal, geht es jetzt krass in so eine Pferderichtung. Ist. Und jetzt. Na, ich sag's mal so. Ich kenne mich ja aus. Schön gucken, was der Kram kostet, wenn ihr euch da präsentiert wollt mit eurem Kram, den ihr zu verkaufen habt. Dann gibt es ja auch da alles schön chillen. Oh Mann, ey. Ja, also vorher war das halt eben, wenn ich mich richtig erinnere, halt von so einer Eventagentur ausgestattet, kann man auch sagen, so, die wollen ja Geld damit machen und so, sicherlich richtig. Aber ich sag mal, da steht dann wahrscheinlich wenigstens auch noch irgendwie das Event im Vordergrund bei so einer Agentur und nicht hier irgendwie unser Politikkram mit so ein bisschen verkaufen können wir ja auch noch. Auf der anderen Seite weiß ich auch wieder nicht, warum die da irgendwas verkaufen sollen, wenn sie hier vom Land Niedersachsen, der Region Hannover und der Landeshauptstadt gesponsert werden mit dem Zeug. Also, weiß ja nicht, wie viel Geld die denen da geben, aber das ist dann auch wieder irgendwie Quatsch. Allgemein ist CSD sowieso schon weit davon entfernt, was es damals mal war, weißt du? Es ist heutzutage wirklich nur noch Feiern. Hörst du mal auf, mir dazwischen zu reden, Junge? Macht ihr jetzt Werbung für Kindergeburtstag oder was? Warum sind da auf einmal irgendwelche Regenbogenponys auf dem Bildschirm? Ja, klar. Echt? Das sieht ja so aus, als hätten Grafikdesigner der Kinderbücherdesign irgendwie auf den Flyer gekotzt. Ja? Ja, jetzt fühle ich mich gerade wie so im englischsprachigen Gamer-Geldstream, ja. Oh ja, der war unter der Gürtellinie. Ja. Aber Bell, so wie gesagt, da geht halt kaum noch einer wegen politischen Gründen eigentlich. Also von den Leuten, die dahin gehen und mitlaufen, nicht von den Veranstaltungen oder Leute, die da sich einen Stand aufbauen oder so. Weißt du, das ist für wirklich, also wie ich das von Freunden her mitbekomme, immer nur, wir gehen dahin, wir können draußen mit unseren anderen Klamotten halt rumlaufen, ne, was auch immer das halt ist, im Bereich Fetisch oder so, dies und das, jenes, und wir feiern und wir besaufen und so, wir denken, so siehst du es ja auch auf den ganzen Wagen, die da rumfahren, da sind immer Leute mit schon Bierflaschen in der Hand und so. Es ist Party-Event, es ist fast so wie so eine Love-Parade, aber eher auf Schwule bezogen. Ja, und das ist ja auch eigentlich nichts falsch dran, ne? Also, warum man das jetzt macht, und ich muss auch ehrlich gestehen, ich war da zwar irgendwie mit so einem komischen Stand von der Partei, aber so ein bisschen unwohl habe ich mich da auf jeden Fall auch schon gefühlt, weil ich ja, also diese Sache halt eben da mit seinem Politikkram immer anzukommen, ja, also wenn die Leute Interesse an Politik haben, dann können sie 365 Tage im Jahr irgendwie sich in der Partei engagieren, und wie gesagt, also ich könnte als Schwuler nicht auf einem Event sozusagen mitmarschieren, das sich auch so als Ziel macht, sozusagen Religion zu verteidigen und unterstützen. Weil, weil das sind vor allem, sage ich mal, Christentum auch, aber auch vor allem der islamische Glaube ist halt extrem schwulenfeindlich, sage ich mal. Die bringen in ihren Ländern immer noch Schwule um, schmeißen die von Dächern und alles Mögliche, und es ist einfach krank. Und ne, da kann man das mal sehen. Ehrlich. Da kannst du mal sehen, wie weit es mit der Toleranz schon her ist. Ja, wenn die Leute, die von den Personen, die sie hassen, von irgendwelchen Hochhäusern geschmissen werden, weißt du, wenn sie schon deren Ansichten, deren Weltansichten anfangen zu verteidigen. Ja. Ja. Das ist halt irgendwie Perversion von Toleranz. Ich meine, ja, Toleranz, ja. Eine andere Person aushalten können, tolerare. Aber irgendwo hat Toleranz halt auch ihre Grenzen. Also, und man will also halt auch. Das ist doch ganz einfach. Ich meine, wer hier die Intoleranz toleriert, der beschließt damit das Ende der Toleranz. Ja? Ja. Das ist es, das ist es. Intoleranz wird toleriert und wird dann sogar noch gepusht. Das ist das Ding. Richtig. Ja, die können sich halt nicht entscheiden, ihre Intoleranz aufzugeben, weil sie da so indoktriniert und so dogmatisch sind und sagen, es muss Toleranz, immer Toleranz, Toleranz, bis sie halt gefressen werden. Und dann geht der Zyklus von vorne los. Ja, das andere ist ja hier Diskriminierung, ne? Und da sind wir ja definitiv dagegen. dieses hier ist auf jeden Fall, was die Christen sich dann daran schmeißen. Ne? Also die sind da natürlich auch immer vor Ort. Hier die christliche AIDS-Beratungsstelle in Hannover. Lazarus-Legion ist ja schon irgendwie zynisch, oder? Na, der ist ja vor den Toten wieder auferstanden, ne? Ja, ja, aber zynisch ist das ja schon, das heißt ja irgendwie. Also erstmal, wenn ich sowas sehe, dann habe ich den. Der erste Gedanke ist überhaupt, sind die Leute überhaupt geeignet, da irgendwelche Beratungen zu machen? Weil ich meine, schwul sein ist ja im Christentum Todsünde, ja, und ja, ja, das läuft wahrscheinlich so unter dem Deckmantel hier. Hasse die Sünde, liebe den Sünder. Ne? Hier kommen wir bei unserem Partner, gerade muss ich so lachen, Sven. Schwule Vielfalt erregt Niedersachsen. Ja, das ist auch so ein Club, der da immer vor Ort ist. Ich habe da auch das eine Jahr, dieses Schlau e.V. hießen die, glaube ich. Die hatten auch so einen Auftritt in dieser einen AfD-Dokumentation über Frühsexualisierung. Und die waren irgendwelche, die wollten irgendwie an die Schulen gehen und den Leuten irgendwas erzählen von verschiedenen Genders und Kram. Deswegen waren die dabei. Ja, und hier schmeißen sie sich auf jeden Fall alle ran. Das ist hier Diakonie, Caritas, sämtliche Sachen. Und da hatte mir mal einer, der da irgendwie aktiv ist, da irgendwie erzählt auf dem Platz, dass er sich auch irgendwie beschwert über Politik und so ein Kram. Hat er so, ja, Politik interessiert die Schwulen nicht, sagt er. Die Schwulen denken, was hat er das gesagt? Die Schwulen denken kurzfristig irgendwie so. Die denken nicht drüber nach, was in der Zukunft passiert, wo ich mir auch dachte, ja, das ist ja geil. Die sind wie Hunde, die leben hier und jetzt, weißt du? Das trifft vielleicht auf mich zu, aber das muss ja nicht auf alle zutreffen. Das ist dann wieder so eine Verallgemeinerung. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn ich das jetzt sagen würde, so, ja, ich war gestern beim CST und da hat mir einer erzählt, wir brauchen keine Politik für Homosexuelle machen, weil die denken nicht an die Zukunft. Das ist Schwachsinn. Es gibt viele, die auch an die Zukunft denken. Ich jetzt nicht, aber. Ja, und vor allen Dingen noch, dieser Mann ist in der AIDS-Hilfe, ne? Und also das fand ich auch so ein bisschen schräg, so nach dem Motto so, ja, hier, die scheren sich nicht drum, die stecken sich alle an. Also, wenn das einer irgendwie erzählen würde, so, ansonsten habe ich mir auch echt gedacht, so, Schon meine geil. Güte, was für eine Aussage, ne? Die Schwulen denken nicht an die Zukunft. Genau, das ist, die Zukunft ist ihnen egal. Ja, das ist, die stecken sich alle gegenseitig mit AIDS an, das ist den Wurst, weißt du? Das ist halt bei den Christen so, die haben eine sehr einfache Ansicht auf solche Sachen. Du kennst ja hier auch das berühmte Gloria tuum taxis Zitat von den Schwarzen, die gern Der Neger, der schnackseln. schnackselt halt gern. Ja, genau. Das ist im Endeffekt dasselbe. Das ist so ein naiv-christlicher Blick auf alles, was man nicht versteht. Halt. Die Lazarus-Legion. Fliegendes Suizidkommando. Naja, Suizid ist ja auch eine Todsünde. Wobei, was ist nicht eine Todsünde im Christentum, ha? Ja gut, das fliegende Suizidkommando, das waren ja jüdische Frecher. Ach so. Also nach den Ich habe zehn jetzt gerade irgendwie Geboten, an Kamikazes gedacht habe. nach den zehn Geboten kommt in der Bibel die Stelle, wo es heißt, dass wenn man eine Frau vergewaltigt, dass man dem Vater 20 Silberlinge zahlt und sie zur Strafe heiraten muss. Also. Zur Strafe eine Frau heiraten. Ja. Ja. Zur Strafe, oder? Lebenslang, ne? Ja, dieses hier ist auch schon ein paar Wochen alt. Das hatten wir damals vergessen, darüber zu reden. Fand ich noch ganz interessant. Gab hier irgendwie einen Beitrag über Gender-Biomedizin, der von Wikipedia geflogen ist. Das berichtet hier die Richard Dawkins Foundation. Also, die zitieren dann hier auch den Beitrag in der letzten. Im letzten Zustand, wie er quasi gewesen ist, bevor sie ihn rausgelöscht haben. Also das ist hier eine richtige Geschichte, kein Social Justice-Kram. Und aus dem Grund ist es wahrscheinlich auch gelöscht worden. Kann man sich auf jeden Fall durchlesen auf der Seite von der Richard Dawkins Foundation und zeigt mal wieder, ja, dass die Wikipedia, so was Wissen angeht, nicht so unbedingt die beste Quelle ist. Jetzt muss Vor allem, ich was die da Wahrheit nochmal. angeht, das können wir ja auch abknicken nach dem Gamergate-Debakel. Ja, also jetzt muss ich da nochmal nachhaken. Was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert? Also es wurde ein Artikel angelegt über Gender-Biomedizin, Genau. wahrscheinlich faktisch auch, sag ich mal, angefüllt, denke Ja, ich den mal. Artikel kann man hier lesen, der hat reichlich Quellen mit bei und so. Und Ja. dann steht das ja alles drin, ne, worum es da geht. Und dieser Artikel wurde halt eben sofort, nachdem der eingestellt wurde, halt zur Löschung markiert und dann gelöscht. Auf welcher Grundlage steht das da auch? Weil mich interessiert jetzt natürlich, ob da irgendjemand wirklich Kritik geübt hat oder nur, keine Ahnung, Arsch verletzt war. Steht, wurde zur Löschung bereitgestellt, daraufhin von den enttäuschten Wikipedianern zurückgezogen. Ja, weiß ich nicht, was genau die Diskussion dahinter war, aber auf jeden Fall der Beitrag ist auf jeden Fall fundiert. Und hier gibt es ja auch noch den Begriff hier Abgrenzung zu Genderstudien. Und das war wahrscheinlich dann das, was dann nicht so richtig gefallen hat. Dieses Scheißwort nicht mehr hören kann, ne? Nicht nur, weil es so ein Genderstudien. schwuler Anglizismus ist. Ja, ich habe gerade schwul in Verbindung mit Scheiße genommen, denke ich. Nee, das Das ist ja okay. dann auch, Hast du weißt dir du, das in nervt. Zukunft gedacht, wa? Wäre zu kurzfristig Du, jetzt mal, typisch. jetzt mal ohne Witz, ja, wenn ich irgendwie einen als Schwuchtel bezeichne, dann ist es nicht, um Schwuchteln zu degradieren, sondern einfach, weil ich in dem Moment einfach denke, der Typ ist blöd, Mann, der ist ein Idiot, ja. Schwuchtel sind auch Schwuchteln, die kann man degradieren, Ja. weil sie halt Schwuchteln sind. Und eine Schwuchtel hat nichts mit schwul zu tun. Ja, Schwuchtel ich ist, sag mal, kann ein auch Homosexueller. ein Ja, ein Hetero kann auch Homosexueller. Schwuchtel sein, sag ich mal, ne? Wenn Ja, er sich halt wie eine Schwuchtel gibt. genau. Und eine Ein Dreckschwuchtel. Homosexueller kann auch eine verdammt große Schwuchtel sein, ja. Ja, Homosexueller kann, aber der kann auch der übelste männliche Hulk sein, so sag ich mal. Ne? Ich meine, Bro, Sir das. Patrick Stewart würde ich nicht als Schwuchtel hinstellen. Die Nee, Frage ist ist cool. ja auch, wenn du wirklich jede Gruppe intersektionell schützen möchtest, wie beleidigst du denn dann Menschen, wenn du jemanden beleidigen möchtest? Also was sagst du dann? Das Sagst du, darf man du nicht mehr, oder? Hetero, du weißer Hetero. Du weißer Hetero-Mann, du. Das ist ja noch erlaubt, weil die sind ja in einer Position der Macht und deswegen kann man sie ja damit nicht Ja, das. konfrontieren. Genau, ich stelle mir gerade so eine Gruppe von Feministen vor, die sich gegenseitig nicht mögen. Und die sich dann alle als Männer bezeichnen. Du Mann, du denkst ja wie ein Mann. Wo hast du denn deine weiße Haut versteckt in so einer Zeit, wo sie alle schon hier so Melanie, du denkst so, ja wie ein Mann, das ist ja schon so unglaublich sexistisch und unter der Gürtellinie, wenn man du denkst ja wie ein Mann als negatives Label benutzt, weißt du? Ja, die würden das machen. Ja, natürlich würden die das machen. Das ist ja gerade, so, was mich so zum Kotzen bringt. Die dissen sich dann so richtig, sagt die eine so zur anderen so, ey Clara, wie lang ist dein Penis? Oder so. Vor allem, das ist auch wieder so bescheuert, weißt du, wie denkt ein Mann, das ist ja nicht so, dass jeder Mann gleich denkt, da hast du halt Männer, die denken halt gar nicht nach, ne? Hast du, die denken diesem halt normal Punkt, nach. Da musst du dich erstmal rasieren gehen. Mhm. Hast du welche, die denken zu viel nach, wo ich eher dazugehöre, deswegen macht mich die Scheißwelt auch so depressiv. Und ja. Und dann gibt's Leute wie mich, die wollen, dass wir fremde Planeten ausbeuten. Ich will zum Mars fliegen. Alles andere ist mir egal. Ich will einfach Human Progress sozusagen. Ne? Ich will 3D-Organe aus dem 3D-Drucker, dass das funktioniert. Ich will mehr so, ja. So war sehr langfristig gedacht. Ja. Gar nicht so langfristig eigentlich. Also wir haben da zum Teil technologische Sprünge, die echt heftig sind. Also was in den letzten 10 Jahren an technologischen Sprüngen passiert ist, ne, da kannst du hoffen, was so die nächsten 10 Jahre so alles passieren wird. Ist so, boah. Also, aber das ist ein anderes Thema, wir schweifen ein bisschen ab. Um nochmal auf Wikipedia zurückzukommen, ja, ich habe letztens noch ein paar Sachen nachgucken müssen, Ursprünge von Wörtern, ja, zum Beispiel Misanthropie, Misandrie und natürlich Misogynie. Ja. Das war sehr interessant, weil Misogynie ist halt angeblich ein ganz uraltes Wort, wurde damals schon in Griechenland benutzt, weil darüber diskutiert wurde. Und bezeichnet natürlich, dass man halt alles Weibliche ablehnt, ja. Und dann habe ich im gleichen Atemzug, also nicht im Atemzug, aber dann habe ich gleich so darauf mal geguckt, wie sieht es denn mit Misandrie aus, ja. Und obwohl es bereits vielfältige Beispiele in der Geschichte von Hass auf Männern gegeben hat, ja, wurde dort tatsächlich nur geschrieben, dass halt eben Misandrie als eine Reaktion auf den modernen Feminismus entstanden ist und abgeleitet wurde halt von Misogynie. Ja? Und da dachte ich mir auch irgendwo, dass da die ganzen Randnotizen über halt den Hass, den Männer in Geschichten auch abbekommen haben, dass das fehlte da einfach. Ja? Und es ging dann da in diesem Artikel auch wieder nur um Feminismus. Das ist auch wirklich sehr interessant, wenn man jetzt zum Beispiel googelt Männerhass und Geschichte, dann ist das erste Ergebnis bei Google Feminismus. Ja. Also die haben sich wirklich diese ganzen Gender-Debatten, alles was damit zu tun hat, haben die sich komplett unter den Nagel gerissen. Und im Internet wird man halt immer wieder zum Feminismus hingewiesen, wenn es da um solche, wenn man Fragen zu diesen Themen hat, zu diesen Unterthemen auch. Ja, das ist schon irgendwie revisionistisch. Also das ist es teilweise wirklich. Ich meine, Feminismus, den gibt es seit 150 Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der kompletten Zeit davor nicht zumindest eine einzige Frau gab, die Männer komplett nicht leiden konnte. Und ich meine jetzt nicht Valerie Solanas. Nein. Also dieser Feminismus hat sich zu etwas entwickelt, das sich halt eben als Autorität auf all diesen Genderfragen sieht und so halt auch behandelt wird. Und hier, da kann man wieder die Brücke schlagen zu diesem Artikel. Ja, da haben halt eben Leute auf reinen Fakten versucht, also auf der Basis von reinen Fakten versucht, was zu Biomedizin zu schreiben. In diesem Fall ist es die Gender-Biomedizin, ja. Und damit halt eben diese Autorität des Feminismus nicht untergraben wird, ja. Also das ist jetzt mein Gefühl, ich habe ja keinen Beweis dafür, das müsste man nochmal nachgucken, ja. Auf jeden Fall, damit diese Autorität nicht untergraben wurde, hat man erstmal gesagt, weg damit, ja. Ja, mit diesem Punkt Abgrenzung zu Gender-Studien tippe ich da mal schon drauf, dass das wahrscheinlich das gewesen sein wird, was diejenigen da nicht gefallen hat. Wenn man nicht da steht aber was, wo du jetzt gerade da bist, über den John Money. Genau. Wenn du mal einen Tacken höher scrollst. Ja, hier. Ich muss jetzt wieder, das springt immer so. Ja, genau, wie in einer umfassenden Studie dargelegt, können die Gender Studies auf die Irrlehren des US-Psychologen John Money zurückgeführt werden. Wahrscheinlich war das, weißt du, das Ausschlaggebende. Ja, Base-Name, Alter, John Money. Der richtige Cash-Cake. Wahrscheinlich sein Pornoname gewesen. So Money. Von ihm kommt auch der berühmte Money Shot. Der könnte Rapper sein. So John Money ist sowieso so ein Mixtape-Rapper. Ja, aber kommt der John Money, das war der John Juan-Fall, den der hatte, wo sie bei einer Beschneidung haben sie den Penis von einem kleinen Jungen zerstört und meinten dann, ja, den tun wir jetzt einfach mal umoperieren. Und das wurde als riesengroßer Erfolg gefeiert. Und er hat sich aber Jahre später umgebracht. Also ist so, das, also der Typ war schon echt hart. Also so, also das ist halt schon eine also keine Ahnung. Ich habe das in dem Buch über Menschenexperimente, habe ich von dem erfahren, wo halt Aussagen vom Holocaust und von Sowjets aufgeführt worden sind. Dort in demselben Atemzug wurde der halt auch genannt. Also das muss man sich schon vor Augen halten, dass halt der ausschlaggebend für einen guten Teil von den Gender Studies ist. Keine Ahnung, ich meine, ich will das denen noch nicht mal mehr super vorhalten, aber einfach nur der Fakt, dass man das verschleiern möchte, finde ich ziemlich grenzwertig. Also, ja. Okay. Also im Chat wurde gerade gefragt, ob dieser John Money nicht der war, der diese Menschenexperimente gemacht hat, wo Menschen mit in den Suizid getrieben wurden und ja, es sieht so aus. Also ich habe hier gleich auch Anibas gefunden über einen David Reimer, der wurde wohl beschnitten mittels Elektrokauter. Das ist missglückt. Sein Penis wurde irreparabel verletzt und das hat ihn dann in Depressionen und letztendlich in den Suizid getrieben. Es war jetzt aber kein psychologisches Experiment, sondern worum ging es denn nochmal genau? Ja. Er in den Suizid getrieben hat ihn ja am Ende diese Umwandlungsgeschichte und diese jahrelange Geheimhalterei und also das ist eine ziemlich komplexe Geschichte gewesen. Also das hat schon auch, denke ich, viel mit Psychologie zu tun. Ja. Ich habe mir da auch mal längere Doku angesehen, wo es auch, also sowas kommt ja hin und wieder das mal vor. Das ist ja auch, ja, übrigens, ich wollte jetzt nochmal gerade sagen, weil es ging hier wohl auch um um das Umoperieren von männlichen Geschlechtsteilen in weibliche. Also war dieser David Reimer eine Transgender-Person. Und da fällt mir jetzt natürlich auf Anhieb auch wieder ein, ne, dass die halt eben im Zuge der Hormonbehandlung ja auch eine erhöhte Suizidrate haben. Naja, bei dem war das ja so, dass er eigentlich als Junge zur Welt gekommen ist und sich ja auch später dann wieder so identifiziert hat. Die haben ihn ja quasi umgewandelt und als Mädchen erzogen, so nach dem Motto, naja, jetzt ist dein Penis schon kaputt. Dann, weil das Geschlecht ja sowieso nur sozial konstruiert ist, dann würde ich jetzt auch einfach hier irgendwie zum Mädchen machen. Das war ja gerade das Ding bei dieser Money David Dreamer Geschichte. Er hat sich halt später dann wieder zum Mann umoperieren lassen, hatte dann aber trotzdem so viel Trauma durch diese Operation erfahren, dass er sich umgebracht hat. Und es gibt ja einen geringen Prozentsatz an Babys, die zur Welt kommen, bei denen die Geschlechtsteile nicht eindeutig sind, also wo du nicht eindeutig das männlich-weiblich zuweisen kannst. Und das heißt ja, dass es ja bei allen Menschen so ist in den Gender Studies und dass es ja irgendwie so ein soziales Konstrukt ist. Und aber bei dieser kleinen Menschengruppe, wo man dann auch sagen muss, also männlich oder weiblich, wir wissen nicht, die Geschlechtsteile sind deformiert, dass man da Tests macht, mit dem man das Hormonlevel messen kann und zuordnen kann und das halt dadurch dann irgendwie halt doch bewiesen wird, dass man entweder eindeutig männlich oder weiblich ist, weil halt bei diesem kleinen Prozentsatz, wo man umoperieren muss, die Erfolgsquote wahnsinnig gestiegen ist, seitdem man auf Hormone testet und nicht das Kind fragt, wie fühlst du dich denn? Mehr als Junge oder mehr als Frau? Also, und ja, ich habe auch vor ein paar Jahren gab es mal eine Dokumentation in der ARD, die ganz aufschlussreich war, wo sie da halt auch gesagt haben, dass es, also die hatten da so ein paar Leute interviewt, die damit nicht zufrieden waren, mit, also die halt auch nicht richtig zuordnenbar waren und dann einfach irgendwie operiert wurden. Meistens haben sie dann halt zur Frau gemacht, so nach dem Motto, ein Loch machen ist leichter als irgendwie ein Penis, ne? Und ja, die haben dann, also teilweise haben sie halt da sehr stark drunter gelitten, weil sie sich halt nicht als Frau dann gefühlt haben und das war so ein bisschen das Resümee, dass sie gesagt haben, es wäre eigentlich besser, wenn man die Leute erstmal groß werden lässt, ne, mit Pubertät und allem und dann guckt irgendwie, ob man an denen nochmal irgendwas ändern muss. Und nicht irgendwie als Kind sagt, so jetzt hier ist irgendwas nicht ganz richtig, also schnippeln wir da jetzt einfach mal was ab und fertig. Ne? Aber das ist halt nicht unwissenschaftlich passiert, weil man hat mittlerweile sozusagen diesen Hormontest, den man machen kann, und den hatte man halt früher nicht, und da hat man das halt ein Wort, also wie du es gesagt hast, halt eher Richtung weiblich dann gemacht und halt auch nicht wirklich nicht mit mehr Wissenschaft dahinter einfach entschieden, sozusagen. Und die Info wollen halt Gender Study Leute halt auch nicht draußen haben, weil es halt einen guten Teil ihrer Theorien einfach komplett widerspricht und sie halt widerlegt. Also das ist wie ein bisschen so mit Wilhelm Reich in den 50er Jahren mit der Orgonforschung. Also sowas hat man ja auch irgendwann verworfen. Orgon war auch so eine Pseudowissenschaft. Also dieses fand ich noch ganz interessant, das hat man mir heute per Twitter zugeschickt. Diesen Artikel hier aus der Neuen Züricher Zeitung, geht so ein bisschen um Journalismus und wie das da so aktuell abläuft. Und schön ist hier schon mal dieser Begriff, der Wutbürger tritt im Internet der Wutjournalist gegenüber. Also das sollte eigentlich jedem schon, der so ein bisschen das mitverfolgt hat in letzter Zeit, klar sein, was hier gemeint ist. So diese Sorte von Leuten, die irgendwie pausenlos, alles sind Rechte, alle sind Idioten, alles ist Pegida, alles ist irgendwie bekloppte, dumme Leute, die es einfach nicht rallen und nicht mit der Zeit gehen und so weiter und so fort. Ne? Und da fand ich hier diesen einen Absatz sehr interessant. Wo haben wir den hier? Ja, ziemlich weit. Ah ja, genau hier. Also Staatsrechtlern bereitet Sorge, dass durch diese Form politischer und medialer Kommunikation fundamentale Grundlagen des Rechtsstaats und der Verfassung erschüttert werden können. So schreibt der Kölner Staatsphilosoph Otto Deppenheuer im jüngst erschienenen Sammelband Der Staat in der Flüchtlingskrise. So sind die gegenwärtigen Zeiten in Deutschland geprägt von einer politischen Schönrederei und Hypermoral, die einer sachbezogenen und öffentlichen politischen Diskussion staatsrechtlicher Grundfragen nur noch enge, moralisch überwachte Korridore zulässiger Argumentation bereitstellen. Damit werden politische Probleme buchstäblich unsagbar. Oi wei, ihr ja. Wutjournalisten, bitte reißt euch am Riemen, sonst glaubt euch keiner, man nennt euch Lügenmedien. Wie finden wir da noch Zugang zu den Lesern, ja, für unsere politische Gehirnwäsche, politische Information? Ja, das sollten sich so ein paar Leute, die da vor zwei Wochen auf der Republika ihre Vorträge über ihr seid alle doof, wir erklären euch die Welt. Ja. Wow, also ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Dieser angebliche Wutjournalist, ja, der existiert schon weitaus länger als der Wutbürger, ja, weil Journalisten suchen nämlich den Streit oft genug, ja. Kontroverse Schlagzeilen schaffen nun mal Klicks, ja. Und anstatt, dass man über ein Thema sachlich und ruhig berichtet, damit halt eben die Leute in Ruhe die Informationen verdauen können, ja, versucht man lieber Riesentamtam aufzuwirbeln, ja, und Leute zu provozieren, ja. Ja. Ja, oder eben überhaupt nur Informationen geben und die Einschätzung den Lesern überlassen. Das ist ja heutzutage auch schon. Das können die doch alle gar nicht mehr, ja. Ja, ja. Die sehen ihre Funktion halt anders. Also das war letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß nicht mehr, bei dieser Sendung ZAP, diesem Medienmagazin vom NDR, da hat auch so ein Journalist irgendwie gemeint, dass es ja die Aufgabe wäre, der Journalisten die ganzen Sachen immer einzuordnen und so, wo ich mir immer denke, ja, wenn ich die Meinung von irgendwem hören will, dann kann ich mir auch einen Blog durchlesen. Dafür brauche ich keinen Journalismus, da kriege ich auch die Meinung von irgendwem. Mhm. Da kann ich auch Weltraumaffen hören. Weltraumaffen, jeden Sonntag um 18 Uhr. Ey, wir sind jetzt auch Journalisten. Yay! Genau, total. Also ich bin Blogger. Ja, wir labern auch nur Scheiße nach, die wir von irgendwo anders haben, verteilen die und geben dazu unseren Senf ab. Das ist ja eigentlich so das, was die neuen Journalisten für Journalisten reagieren halt. Ja, wir reagieren halt, aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch Content. Ne? Überweisen Sie Ihre Weltraumaffengebühr zum ersten jedes Monats an die Gebührenanzugszentrale der Weltraumaffen. Richtig. Ehemals GEZ, jetzt bitte das Geld an uns überweisen. Sonst kommen wir vorbei, wählen ihren Müll und gucken außen vom Fenster, ob sie einen PC haben, mit dem sie eventuell einen Stream gucken könnten. Genau. Ja. Seid gewarnt. Das ergibt Sinn, glaube ich. Für uns. Ja. Ja. Oh, ich bin irgendwie heiser. So. Ja, soweit mein Senf. Ja. Ja, ich find's halt, das ist wirklich, man merkt, die leben alle in irgendeiner, in ihrer, ja, Medienblase, ne? Eine Safe Space Bubble oder eine Filterblase ist es ja nicht wirklich, weil ja Informationen noch durchkommen, aber eine Medienblase ist es mittlerweile auf jeden Fall. Ja. Blasen. Blasen. Das ist das Reizwort, auf das unser Rubab reagiert. Ja. Aber sonst noch was? Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Also meine Liste haben wir jetzt durch. Okay. Ich bin gerade vor meiner Armlehne abgerutscht. Naja, wir könnten uns nochmal unterhalten über, das ist nämlich jetzt veröffentlicht worden, der Vortrag von diesem Kuwaiti bei der Republika über ISIS ist ja die Schuld des Westens, weil ja alle Leute so unglaublich gemein sind zu den Muslimen und so viel Vorurteile haben und so. Ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, weil Abel war ja da, ne, und wenn wir denn da gewesen wären und den Talk, ich glaube, das wäre der Moment, wo sie mich rausgeschmissen hätten, weil ich einen Ausraster gekriegt hätte. Ja, das auf jeden Fall ganz freundlich verpackt. Er hat sich auch seine Hipsterbrille angezogen und ohne Gläser oder mit Gläsern drin? Mit Gläsern, glaube ich. Aber das erinnert mich alles so an diesen absolut nutzlosen Ratschlag, den Eltern ihren Kindern geben, ja, provozier doch die Halbstarken nicht, dann lassen sie dich in Ruhe, ja, ignoriere sie, ja. Das funktioniert nie. Mhm. Und auch nicht mit gewaltbereiten Muslimen, die den Westen als ihr Feindbild auserkoren haben. Denn dieses ganze Angreifen und gewaltbereite Ideologie und so weiter funktioniert nur mit einem Feindbild. Und das ist egal, wie sich der Westen da verhält. Ja. Das hat uns ja Brüssel, sage ich mal, gezeigt. Richtig. Auch als sie nicht mehr Bombenangriffe schon seit langer Zeit geflogen sind, wurden sie trotzdem angegriffen. Natürlich, ja. Vor allem werden ja auch nie irgendwelche Soldaten oder Polizisten angegriffen. Ja, es ist ja nicht so, dass im Irak da, ja gut, das passiert auch, dass mal Militärbasen angegriffen werden, aber die werden dann jedes Mal vernichtend geschlagen. Ja. Nein, das wird dann, weißt du, da gehen die dann an Zivilisten. Ne? Ich erinnere mich nur an Paris, da wurde an Leute, die samstagabends oder wann das war, rausgehen wollten und feiern, ja, die wurden ermordet. Ja, und man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach nur feige Massaker, das sind keine Köpfe. Ermordet. Ja. Das ist einfach nur feige Massaker. Jetzt kommen sie immer mit irgendwelchen politischen Gründen. Bla, Alter, was ist das für ein politischer Grund, den du denn da setzt? Oder? Mhm. Ja, dann gib bitte in eine Militärbasis und nicht in irgendwo, wo ein Konzert ist. Wenn ihr gegen unsere Politik wettet, wieso nicht gegen Politiker oder unsere Politik oder wenn bei euch alles so scheiße ist, dann gegen da, was soll das? So, weißt also, du, die gehen halt nur hinter unschuldige Menschen, weil sie einfach killgeil sind. Na, das sind richtig kranke Menschen, die einfach nur morden wollen. Da hätte ich auch die Frage an die an den IS. Die Person, die Beweise dafür geliefert hat, dass Massenvernichtungswaffen im Irak sind, das war ein Iraker, der in Deutschland Asyl haben wollte. Und der hat es erfunden und er wurde später gefragt, Curveball, ob es ihm leid tut, dass wegen ihm das Land angegriffen worden ist. Hat er Nein gesagt. Da frage ich mich mal, ist nicht der für euch auch irgendwo ein Feind? Ihr tut irgendwelche Pariser über den Haufen schießen. Ihr seid in Brüssel am Start. Ihr tut eure eigene Bevölkerung im Irak niederbomben, aber der Curveball-Informant, dem... Vor allem, die sind ja da in eine, sag ich mal, in eine Konzerthalle reingegangen und haben alles niedergeballert, sag ich mal. Kennt ja auch sein, dass einer von den Ermordeten auch irgendwie Muslim ist, sag ich mal. Zwar jetzt kein Hardcore-Salafisten-Muslim, aber ganz normal Muslim. Das war denen ja scheißegal, die haben einfach alles niedergeballert. Ja, ja, also wenn er sich da so Rockmusik anhört, ist er eher Haram, oder nicht? Ist alles Haram, ja. Ja, wie gesagt, muss er halt kein, wie ich halt gerade meinte, muss er kein so extrem auslebender Moslem. Ich meine, okay, dafür für so eine ISIS-Spinne sind dann so eine Leute ja sowieso die Verräter, die müssen dann ja, denke ich, auch umgehen. Das ist einfach wirklich, da passieren solche Geschichten, es passiert Paris, es passiert Köln, ja, es passieren jeden Tag irgendwelche Meldungen darüber, dass Nordafrikaner deswegen oder, keine Ahnung, dunkelhäutige Leute da, weiß ich nicht, Frauen belästigen oder jetzt hier letztens in Wien mit der Eisenstange den Nico totkloppen und so, weißt du, und da frage ich mich echt, wie viel Demokratie hält, wie viel Toleranz hält unsere Demokratie aus, ja, weil indem wir solche Leute tolerieren, ja, wird halt eben das ganze Gefühl von Demokratie, wo man halt eben sich darauf verlässt, was der andere denkt und macht und so weiter und so fort, wird grundlegend beschädigt. Ding ist auch, ja, wenn die Leute mir mal kommen mit vorwiegend, das hat mit Islam ja absolut nichts zu tun, dann sollen sie mir mal zeigen in den letzten Jahren, Allahu Akbar Rufe haben nichts mit dem Islam zu tun. Lass dich kurz aufzeigen. Ich will einfach nur, dass die Leute mir da mal aufzeigen, ne, wo das Christentum in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, so viele Menschen, ja, so viel Leid auf der Welt verbreitet haben. Wie der Islam das getan hat. Und ich rede nicht nur von, was ISIS tut. Schaut nach Saudi-Arabien, was da mit Leuten passiert, nur weil sie gegen irgendwelche scheiß religiösen Scharia-Gesetze anscheinend. Die werden da ausgepeitscht, bis sie draufgehen. Ich verstehe die Welt nicht mehr, ja. Weißt du, gerade Saudi-Arabien, die dann irgendwie als was waren sie jetzt nochmal da bei der UN? Menschenrechte. Ja, Menschenrechte, ja, weißt du, das ist ein Land, in dem werden Schwule vor eine Wand gestellt, dann wird über die Wand mit einem Panzer drüber gefahren und dann sind die tot, ja. Ihr lasst halt gerade das Wichtigste aus, das sind halt geostrategische und finanzpolitische Interessen. Die sind viel wichtiger als Menschenrechte und so ein Scheiß. Ja, es geht ja immer nur um Öl und die ganze Scheiße. Ich meine, Homophobie wird in Russland angeklagt, aber in Saudi-Arabien und in Katar nicht. Also, aber wenn ich das Argument höre, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Wenn ich das nächste Mal was über Hitler höre, sage ich, das hat mit Deutschland nichts zu tun. Das hat mit Christentum auch nichts zu tun. So, ja, ja gut, ich meine, diese Reaktion, die kennen wir ja schon, ne? Wenn dann irgendwie gesagt wird, ja, damals die Nazis und so, ne, dann aber, ja, aber ich nicht, da wird sich gleich davon distanziert. Weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor. Aber wie gesagt, wenn die Allahu Akbar rufen, ja, oder irgendwelche, weiß ich nicht. Ja, ich meine, das kann man schlecht verbinden, nur weil wir jetzt Deutsche sind dann mit den Nazis, weil die Nazis hatten ja auch eine Ideologie und der folgen die meisten von uns ja nicht. So, weißt du, ja, ist ja keiner, der jetzt hier so glaubt, so der Arier ist so der perfekte Mensch und das eben. Wie, du glaubst es nicht? Menschen. Ja, wir können ja wohl auch davon ausgehen, dass unter den Anhängern des Islams ein großer Haufen Leute sind, die sagen, hier, Alter, jeder soll so leben, wie er denkt. Ja. Also das will ich auch nicht ausschließen. Ja. Aber die gibt es bestimmt auch denn hier in Deutschland. Mal, ja, das sind die Ärger machen, das sind doch die Extremisten, ja. Ja, also ja, und man darf dieses nicht Beispiel vergessen. Dieses Beispiel ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, wenn jeder so leben, wie er denkt, weil ich glaube mal, das ist eher in so religiös geprägten Gesellschaften nicht so häufig, dass die Leute sagen, jeder soll so denken, leben, wie er denkt. Was eher der Fall ist, ist halt eben, dass die Leute nicht meinen, dass man jetzt irgendwie umbringen muss oder so, aber dass viele Leute glauben, dass jeder so leben soll, wie er denkt, ist, denke ich mal, in so, hier, trag dein Kopftuch und kein Fleisch, Schweinefleisch essen und so Gesellschaften eher nicht so wegen einer Tage. Das ist mir eigentlich schon aber auch, wenn, sag ich mal, viele Muslime ja auch nicht zu einer Waffe greifen würden, wenn was passiert. Aber guck mal, da hast du doch sehr oft denn die Aussagen gehört nach dem Charlie Hebdo-Massaker. Ja, sie haben den Propheten ja beleidigt, also haben sie ja das bekommen, was, also, ne, sie haben sozusagen es heraufbeschworen. Genau, das gibt's auch schon. Entschuldigung, so, das hast du andauernd gehört. Das ist ja auch schon lange wissenschaftlich vermessen, quasi diese Meinung, vor allen Dingen in dieser 2013 Pew-Studie, die ja sehr weit angelegt war in vielen Ländern. Und da kann man dann auch genau sehen, wo die Unterschiede da liegen im Islam. Und da sieht man dann so Sachen, dass die Balkan-Muslime halt eben wesentlich westlicher und wesentlich freier sind, was sowas angeht, da nur ganz wenigen Zustimmungen zu Scharia und solchen Dingen haben. Und dass halt die Muslime in Ägypten zum Beispiel oder in Afghanistan, wo es am extremsten war, da irgendwie bis zu 90% Zustimmung zu solchen Strafen haben, wie sie da in der Scharia gefordert sind und so. Also Unterschiede gibt es da schon, aber es ist auch alles kein Geheimnis, ne? Also diese Sachen sind da und ja, also das irgendwie so hinzudrehen und vor allen Dingen, dass es halt wieder die Schuld des Westens ist, weil die sich da ja so intolerant gegenüber den Leuten geben, das ist halt eben das, was mich am meisten daran aufregt. Ich erwarte das ja gar nicht, dass irgendjemand, der hier in Deutschland als Türke oder so, wo das ja auch wesentlich geringer war, zumindest in der Vergangenheit, weil wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, weil der Islam ist da ja da groß auf dem Vormarsch, dann kein Erdogan, der politische Nummer, der ja irgendwie gesagt haben soll, er wolle irgendwie die Fesseln des Islams ablegen, der unterdrückt wird, was ja in der Türkei gibt es eine ganz starke Trennung von Staat und Kirche dank dem Atatürk, der das ja damals da auch richtig heftige Sachen gesagt hat, irgendwie über Mohammed, den da irgendwie als Wüstentrottel irgendwie so betitelt hat. Und da sind sie ja auf einem ganz anderen Weg leider. Ne? Und also da erwarte ich auch nicht jetzt von irgendwie einem x-beliebigen Türken, dass er sich irgendwie zum islamischen Staat positioniert oder so, oder sich da irgendwie verantwortlich für fühlt. Das auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite will ich mir auch nichts anhören darüber, dass angeblich irgendwelche Ansichten, die wir hier im Westen haben, über islamischen Terrorismus dafür verantwortlich sind, dass es diesen Terrorismus gibt. Also beim besten Willen nicht. Das ist ja mal die heftigste Umkehrung von also nur weil irgendjemand da zu irgendeinem Konzert hingeht, ist er ja nicht dafür verantwortlich, dass er dann da irgendwie über den Haufen geschossen wird, weil er irgendwie sein Leben leben mag, wie er möchte. Und ja. Das waren ja nicht mal die, weißt du, das ist es halt eben gerade, das ist halt eben so ein richtiger Tiefschlag, ne? So ein Terror, man kann es nicht anders sagen, ja. Das waren ja nicht mal die Leute, die irgendeinen Propheten beleidigt haben, man kann es mir nicht erzählen, dass sie es alles gemacht haben, ja. Die machen da keinen Unterschied, das haben sie damit bewiesen. Das war ein Massaker, das war einfach nur ein Massaker. Die haben einfach so viele Menschen wie möglich massakriert und wollten ja sogar noch mehrere, wie man weiß, wollten die ja mit Selbstsuizidbomben da ins Stadion eindringen, was sie ja Gott sei Dank nicht geschafft haben. Ja klar, ja, da wurden ja auch im Nachfeld, also im Nachhinein noch zig Sachen aufgedeckt durch starke Kontrollen und Anschläge verhindert, dann auch dadurch, dass man die Waffen... Ja, wieder, dass die irgendwo Depots, Leute da irgendwie da die Bomben und so gefunden haben und so. Das ist krass, also da kriegst du ja auch ein bisschen so... Besorgte Bürger, ja natürlich, Alter, hat man Angst. Das ist ganz normal. Ja. Man sollte sich von dieser Angst nicht einschränken lassen, aber es ist... Ja, weißt du, das regt mich so auf, dieses besorgte Bürger. Da wird dann gesagt, dass es irrational wäre, ja, dass es halt eben nicht begründet wäre. Aber ich sag jetzt mal, Angst ist gesund. Ja, Angst ist gesund, Angst schützt dich. Wenn du vor etwas Angst hast, ja, dann hat das meistens einen Grund. Ja, irgendjemand hat dir Angst gemacht, entweder weil er dir gesagt hat, die vom Islam sind alle sehr böse, oder weil du vom Islam gesehen hast, der da voll abgedreht ist oder sowas. Ja, das ist Selbstschutz. Da kannst du nicht, und die Leute beruhigst du nicht dadurch, indem du denen sagst, das ist alles total unbegründet, weil die haben das ja in ihrem Kopf schon drin. Ja, du musst es entkräftigen, du musst den Diskurs zulassen. Ja, du musst halt vor allem direkte Diskussion zulassen. Ja, und nicht alles abwürgen unter der hier White Guilt Keule, unter der Rassismus Keule und mit der Nazi Keule und so weiter, ja, weil eine geschützte Gruppe, die wird sich immer daneben benehmen, ja, und wenn man die von Kritik freispricht, dann wird es die dazu nur ermutigen sich auch in Zukunft daneben zu benehmen, ja, gerade wenn sie andere Maßstäbe durch ihre Kultur, durch ihren Glauben haben. Ja, und da kannst du tausendmal sagen, Rasse ist ein soziales Konstrukt oder weiß ich nicht, Kultur, ja, ist sozial, ein soziales Konstrukt. Ja, das stimmt noch eher. Ja. Das kannst du tausendmal sagen. Diese Unterschiede gibt es, und wenn die gegeneinander stoßen, dann wird immer was Negatives passieren. Ja. Solange man nicht drüber spricht. Ja. Ja, auf jeden Fall, diese ganzen Leute, die er hier erwähnt in seinem Talk, das sind alles arme, missverstandene Leute, die da nur, weil sie irgendwie Gegenwind gekriegt haben, dann da sich irgendwie radikalisiert haben und so ein Zeug. Also das ist so ein bisschen der Tenor des Ganzen. Das sagt er zwar mit diesen Worten nicht so, aber... Ich wurde missverstanden. Erstmal ab nach Syrien und Kinder lebendig in Käfige einsperren, mit Öl übergießen und dann anzünden, um ihre Schreie geben, weil mich die westliche Welt so sehr in meinem Herz verletzt hat. Alter, ey, sind die behindert? Das sind genau die Leute, die sagen, Gamergate sind Terroristen und wir können die auf keinen Fall bei uns sprechen lassen. Sowas verteidigen die! Genau, und man konnte auch den Fischer nicht sprechen lassen, das ging auch nicht. Das ist auch viel zu extrem. Da könnt ihr irgendwie sagen, dass unser Strafrecht nicht lückenlos ist. Ich meine, jeder, der sich das gerade anguckt, gebt euch, wie geisteskrank diese Menschen sind. Wortwörtlich, also wortwörtlich. Du kannst jemand, der ethischen Videospieljournalismus haben möchte, den darfst du nicht zu Wort kommen lassen, aber... Aber Menschen, die Kinder... Aber Köpfeabschneider machen das, weil sie provozieren. Kinder lebendig verbrennen, ey, geht's noch? Ja, eben. Ja, eben, das ist der Irrsinn. Ey, auch sorry, dass ich da so laut werde, aber das kann einen doch nur wütend und sprachlos machen, Alter. Ich meine, dieselbe Entschuldigungslogik. Sprachlos hoffentlich nicht. Dieselbe Entschuldigungslogik. Das ist krank, Alter. Sagen, dass Hitler an die Macht gekommen ist, weil so viel Germanophobie auf der Welt da war. Deswegen ist er an die Macht. Ja, genau. Dieselbe Logik auf Deutschland angewendet funktioniert bei mir nicht, weil ich das ablehne, das so zu formulieren. Das soll bei dem wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das ist ja genauso wie Ich hatte ja auch schon mal so eine Diskussion, wo ich einen Freund hinterher verloren habe, wo es irgendwie darum ging, wie gefährlich jetzt der Islam ist, wo ich mir die ganze Zeit anhören durfte, es gebe ja auch den NSU und das sei ja auch total bezeichnend für Deutschland. Aber der Islam also ist Leute sind bezeichnend für Deutschland? Ja, der NSU, der zeigt nur, was für eine rassistische Gesellschaft wir natürlich sind, aber irgendwelche die Gesellschaft hat doch einschließlich, sag ich mal, so reagiert, dass sie das verurteilt haben. Ja, aber das wollen solche Leute ja dann wieder nicht wahrhaben. Ach das so. War ja gerade das Heftige, wo ich die ganze Zeit immer wieder wiederholt habe. Ja, ich würde das ja annehmen, dass, aber ich meine, Paris und diese ganzen Dinge sind halt eben passiert. Deswegen kann mir keiner sagen, dass es Terrorismus im Islam nicht gibt, weil es gibt ihn ja. Und das ist halt eben viel anerkannteres Problem als der NSU, ne? Es gibt nicht viele Leute, die dazu in der Lage wären. Und es gab ja auch keine Nachfolger von dieser ganzen Nummer bisher. Ne? Mhm. Und so. Und da muss man schon, das ist schon ein Outlier. Ne? Also klar, solche Leute wird es immer geben, die irgendwie wegen irgendwas umbringen wahrscheinlich, solange wie wir kein Mittel gegen, keine Ahnung, Psychopathie oder so gefunden haben. Ach, übrigens nochmal zu dieser Angstgeschichte, ne? Da gibt es ja auch Psychopathen, die haben ja quasi, die können quasi keine emotionale Verstrickung haben zu Dingen, die irgendwie in der Zukunft passieren. Also ich habe da mal so eine Dokumentation gesehen, wo die da so jemanden, der sich selbst auch für einen Psychopathen gehalten haben, hat, unter so einen funktionellen Magnetresonanz-Ding gelegt hat. Und dann haben die irgendwie seiner Freundin, haben die halt eben auch da gemessen und dann haben die denen so Bilder gezeigt und immer mit dem gleichen Bild kam so ein Stromschlag. Und bei seiner Freundin, da hat man halt eben gesehen, dass sie, wenn sie das Bild schon sieht, dann kriegt sie halt Angst. Aber er hat halt gar nicht diese Angstreaktion. Er kann jetzt zwar auch sagen, so, ja, jetzt kriege ich gleich einen Stromschlag, wenn das Bild kommt, aber es fehlt halt diese emotionale Reaktion. Das ist halt das, was die Leute meinen, was quasi, sozusagen die man wissenschaftlich herausfinden kann, ob die Leute halt Psychopathen sind. Das ist das, was da im Gehirn bei denen anders ist. Die können halt diese emotionale Reaktion nicht mit den Dingen, die passieren. Mhm. Und also quasi diese Angstreaktion nicht. Das ist ein gutes Buch von John Ronson, dem der auch dieses Buch Männer, die auf Ziegen starren und so geschrieben hat. Oh, ich habe den Film sogar mal gesehen. Ja, der Film ist ja quasi ja so eine abgeänderte Variante von dem Buch, aber da basiert halt auf der Recherche von ihm. Also das ist diese komische Abteilung hat es wirklich gegeben, aber die Geschichte in dem Film ist trotzdem natürlich größtenteils ausgedacht. Ja, aber die ist stark von der Wirklichkeit inspiriert. Also das glaubt man nicht, wenn man den Film sieht, aber... Echt? Es ist also stark. So mit so LSD-Experimente in... alles durch. Kennt man ja, ne? Aber psychische... wie war das noch? Telepathische Kriegsführung, oder? Ja, genau. Also die USA und die Sowjets, die hatten beide... Meinten so, ja, okay, Telepathie ist ja, wird ja oft behauptet, dass es sowas gibt. Müssen wir gucken, ob wir das für den Krieg einsetzen können. Und Fernwahrnehmung und so ein Kram. Gibt es ja auch sowieso einige, sag ich mal, Conspiracy Series und so auch darüber, dass halt in Vietnam, sag ich mal, da heimlich die Soldaten mit Drogen irgendwie im Essen oder so. Wurden sie auch. Also ich glaube, die Gefahr, also ich glaube, die Chance ist extrem hoch, dass das wirklich passiert ist. Die Akten sind schon freigegeben. Also die wurden, also mit denen wurden Drogen gegeben, damit sie aggressiver werden. Okay. Ja. Also die Akten sind freigegeben und du hast es eigentlich in jedem Krieg bisher, dass du den Leuten Sachen gegeben hast. In Zweiter Weltkrieg und Vietnam war es noch mehr die Amphetaminschiene. Aber du hast heutzutage, wenn du einen Bombereinsatz fliegst und dann 40 Stunden fliegen tust, du kriegst immer extra Verpflegung. Also immer. Im Vietnamkrieg haben sie auch Experimente gehabt, die dann halt schief gegangen sind, wo die Leute dann halt zu einem Berserker geworden sind und auch die eigene Einheit umgebracht haben. Und das Wort Berserker geht eigentlich noch auf die Wikinger zurück, die früher Pilze gefressen haben und damit dann auf das Schlachtfeld gegangen sind, um Leute zu Tode zu prügeln. Nicht wirklich, das waren eher so die sozialen Außenseiter, die halt zum Beispiel so psychische Defekte hatten und deswegen weit außerhalb der Dörfer leben mussten. Und natürlich haben die auch Pilze gefressen, um zu überleben und so, aber das waren so, sag ich mal, so die ersten Choleriker und so, und die muss dann halt irgendwie dann mit denen umgehen. Ja, weil es kam natürlich, die kriegen immer auf jeden Mann an, aber im Dorf konnte man die nicht leben lassen. Ja, auf jeden Fall dieses Ding, was er ja noch zeigt von Cage, das ist auch irgendwie so eine Organisation, die sich so viel in Islam, den Do Nothing irgendwie engagiert. Da war auch irgendwer, der damit verstrickt war, hat da auch irgendwie einen Auftritt bei diesem Kongress von Chaos Computer Club, das erinnere ich mir auch dran, Anfang des Jahres, das war auch irgendwie so ein Mini-Shitstorm, der da losgebrochen ist. Die werden ja natürlich auch wieder so nach dem Motto so, ja, hier diese tolle Organisation, da könnt ihr euch das auch durchlesen, weil dieser Jihadi John wurde ja hier radikalisiert von Großbritannien. Klar. Von Hassvogel oder Großbritannien vielleicht, ne? Ja. Ja, und hier ist hier dieses Bild, was er nur kurz erwähnt, was aber in dieser Beschreibung auch schon drin stand, von diesem Ahmed-Kind mit seiner Uhr. Na, da hatten wir, glaube ich, auch schon drüber geredet, das war ja dieser Hoax, wo er da irgendwie... Das war was für eine Geschichte war das eigentlich mit diesem Ahmed? Haben wir da überhaupt mal drüber gesprochen? Da haben wir drüber gesprochen, als wir den Vortrag von ihm, bevor der gehalten wurde, vorgestellt hatten. Das war dieses Ding, wo der da... Er hat sich quasi eine Uhr gekauft, die auseinandergebaut, den Inhalt von der Uhr in Koffer gepackt. So, dass es auch aussah wie eine Kofferbombe vor allem, ne? Genau, und als er irgendwie aus der Schule suspendiert wurde, deswegen gab es dann diesen großen Hoho. Er bringt, wie das hier auch in diesem Beitrag irgendwie heißt, a home built clock to school. Was aber gar nicht stimmt, und das ist ja auch schon durch mehrere Medien gegangen, obwohl ich es in Deutschland jetzt noch nicht so viel gehört habe, dass das natürlich so ein Hoax gewesen ist. Ja. Wir sind uns nochmal arrested for after bringing home build clock to school. Und der war ja auch bei Obama und hat lauter Geschenke gekriegt und lauter so ein Zeug. Ja, coole Bombe, Ahmed. Möchtest du nicht ins Weiße Haus kommen? Oder so ähnlich. Also sobald du nicht weiter diskriminiert in den USA, ne? Ach, du bist ja Person der Macht, also fick dich. Das ist so, als Muslim diskriminiert, dann kriegst du gleich so von allen, bist du reich danach sozusagen. Kriegst du von allen Seiten Zucker in den Arsch geblasen, genau so, weißt du. Ja, ist ja voll die Diskriminierung, Alter. Richtig so die unterprivilegierte Gruppe. Dann redet er hier noch von diesen San Bernardino-Shootings. Ja. Wo er denn hier behauptet, die Frau wäre irgendwie behindert gewesen und die hätten sich hier auf diesem Portal für Behinderten-Dating irgendwie gefunden. So als ob das irgendwie relevant wäre auf irgendeine Art. So nach dem Motto, ja, hier sind missverstanden. Und ja, sind ganz, ganz komische. Ja, gibt's auch voll viel daran, misszuverstehen, dass du Leute niederballerst. Da meinte er hier natürlich, das wäre ja so eine 24-Geschichte irgendwie. Und deswegen würden die Amerikaner so sehen, von wegen Mann und Frau, die Schläferfamilie oder so. Das würde es ja in Wahrheit überhaupt gar nicht geben und so ein Kram. Ja, ich habe das auch nicht verstanden, weil auch die Medien da so komisch drüber berichtet haben. Also ich weiß nur, dass die wohl anscheinend Muslime waren, aber irgendwie keinen richtigen extremen Hintergrund hatten, also eher so hier, wie die, weiß nicht, die Salafisten sagen, mit Haram gelebt haben. Ja, ich glaube, die haben auch irgendwie, ich glaube, war sie Stripperin oder irgendwas? Nein, die war komplett verschleiert, die Tante. Also ich weiß nicht, wovon, was du da jetzt meinst, aber diese Nummer mit dieser San Bernardino, da habe ich immer nur diese Bilder gesehen, wo sie da so einen dicken Schleier anhatte und so. Also, keine Stripperin, das muss irgendwas anderes sein, was du da meinst. Ja, kann sein. Das ist halt, wenn man seine Nachrichten alle von Paul kriegt. Wobei ich natürlich auch betonen muss, natürlich drüber nachzudenken, wenn irgendwas passiert, ob es nicht auch nur hier Lone Wolf und halt schon politisch motiviert, aber nicht politisch organisiert ist. Das ist schon auch immer wichtig. Also, dass man nicht sofort zu übertriebenen Schlussfolgerungen kommt. Meinst du, dass es so zwei Lone Wolves waren, die halt eben unabhängig davon... Ja, also das ist schon auch wichtig, dass man das im Kopf behält, dass man dass es das richtig einzuordnen auch schwieriger ist, wie man denkt. Also auf der anderen Seite ist es halt auch, keine Ahnung, ist es halt irgendwie, kommt mir der Vortrag schon auch ein Stück weit geheuchelt vor. Weil auf der einen Seite gibt er denen dann so ein menschliches Gesicht und auf der anderen Seite sagt er, ja, das ist eine psychologische Kriegsführung der US-Regierung. Dann denke ich mir so, okay, hier geht es jetzt eigentlich weniger um Menschlichkeit, sondern darum zu entschuldigen. Also, ja, zum Beispiel zeigt er hier diesen Typen, der sich auch irgendwie eine Frau bestellt hat. Das zeigt er hier irgendwie, dass er sich die bestellt hat und das soll irgendwie der gewesen sein, der denen irgendwie die Waffen geliefert hat. Und das ist wahrscheinlich auch aus irgendeinem Grund wichtig. Wahrscheinlich, weil der hier irgendwie Enrique heißt und auch sowas Ähnliches macht. Auch so ein bisschen zwielichtig irgendwie ist. Und dann meinen sie noch, ja, die Frau hat auch noch ein Kind von anderen Männern da. Also es ist nur Zweck- und Zwangsehe, Zweckehegemeinschaft irgendwie gewesen, um nach Amerika zu kommen oder so. Ja, mag ja alles gut sein. Aber das erzählen die hier halt eben so nach dem Motto, ja, hier, das machen doch alle Leute irgendwie so. Das hat doch jetzt nichts damit zu tun, dass die irgendwie wegen dem Islam da irgendwie gemeint haben, sie müssen Terrorismus da machen. Also war das quasi so eine richtige Entschuldigungsveranstaltung quasi. Es ja, war eine Terrorismus sozusagen mit Zucker überstreuen und sozusagen ist ja doch gar nicht und wir sind ja daran schuld, also ja. Uns sozusagen die Schuld für Terrorismus zu sprechen. An Radikalisierung sind immer zwei Seiten schuld, ja, gell? Genau. Ja. Ja, und so über den Typen hier, das war ja auch so ein Amerikaner, der sich da irgendwie dem Dschihad angeschlossen hat. Über den behauptet er hier, dass CIA hätte gewusst, dass er irgendwie sexsüchtig gewesen sein soll oder so, was ich da in diesem Beitrag zum allerersten Mal gehört habe, diesen komischen Kram. Also ich habe über den Typen damals, als das irgendwie gewesen ist, das war ja der, wo der von der Drohne getötet wurde und danach haben sie zur Sicherheit dann nochmal seinen Sohn umgebracht. Das war halt ein riesen Ding, so wo sich die Leute dann halt auch echt mal überlegt haben, so ja, muss das jetzt wirklich sein? Und da gab es dann damals von seinem Vater hier, der hatte dann in der New York Times auch so einen Beitrag darüber geschrieben, dass quasi jetzt hier also der Sohn von seinem Sohn jetzt da in keinster Weise irgendwie mit zu tun hatte und dass er da nicht mit Drohnenangriff irgendwie um die Ecke gebracht werden muss. Was auch dann so komplett abgeebbt ist, da hat dann keiner mehr irgendwie mehr groß danach geguckt, aber auf jeden Fall habe ich nie irgendwie gehört, dass der irgendwie sexsüchtig gewesen sein soll, weil er stellt das hier so hin, so als ob das CIA hatte ihn unter seiner Kontrolle, so, weil die wussten, dass er sexsüchtig ist und deswegen haben sie ihn dann irgendwie... Und die haben ihm über Pornos haben sie ihm Geheimbotschaften geschickt, dass er sich radikalisieren soll. Das haben sie dann zwischen die Szenen immer eingeblendet, ohne Spaß. Also der war selber Verschwörungstheorie. Oh mein Gott, das ist ja ein großer Terroranschlag. Wow, wir beide sollten uns wirklich mal treffen zum Ungläubige töten. Ja, so. Das ist ein bisschen wie eine South Park-Folge, da mit Jim Pokémon, ne? Ja. Weil der Typ, der meinte, dass der 11. September komplett nur inszeniert worden ist und tut sich dann aber später dem Dschihad anschließen. Das erinnert mich so an so Ultra-Rechtsradikale, die sagen, ja, der Holocaust hätte nicht stattgefunden und an ein Monopoly mit KZs zu Hause rumstehen haben und so einen Kack spielen. Also, dass du auf der einen Seite die Schandtaten deiner Ideologie entschuldigen tust und auf der anderen Seite aber doch irgendwie weißt, dass es richtig ist und selber so Schandtaten machen möchtest. Also, das funktioniert halt so nicht. Das ist halt ziemlich erbärmliches ideologisches Gehabe. Also, keine Ahnung. Oh Mann. Ja, und es fängt auch eigentlich schon damit an, dass er hier irgendwas erzählt vom Zweiten Weltkrieg und vom Holocaust und das dann gleich mit Komma quasi irgendwas über Israel-Palästina-Konflikt da so dran setzt, so nach dem Motto so, ja, daran ist ja auch der Zweite Weltkrieg quasi schuld. Also sozusagen, das ist ja nicht die Schuld vom Islam, dass da jetzt irgendwie die Leute ein Problem haben mit Palästina und Israel, sondern das ist quasi auch die Schuld des Westens sozusagen. Und die können ja alle nicht anders, es geht ja nicht. Die haben ja keinen eigenen Willen, die reagieren ja alle immer nur. Und das merkt man ja auch, das haben wir ja auch schon häufig hier besprochen, in diesem ganzen People of Color, Women und so weiter Kram, so dass ja immer so wie es passt, dann halt eben die Leute entweder an überhaupt nichts schuld sind oder halt eben an allem schuld sind. Ja, wo man halt die Schuld des Westens definitiv nicht von der Hand weisen kann, ist halt, wenn man den Aspekt betrachtet, dass der Nahe Osten ja schon viel weiter war. Ne? Dass das Beirut stimmt. Und Teheran offene und sehr liberale Städte waren in den 60ern und Anfang der 70er und dass sich das eigentlich in eine andere Richtung entwickelt hat, bis halt dann Westen gemerkt hat. Da musst du dich dann vielleicht mal mit meiner Nachbarin unterhalten, die damals aus dem Iran geflohen ist, die sieht das so ein bisschen anders. Unterm Schah oder? Ja, aber es ist doch ein Fakt, dass halt eben wann ist die aus dem Iran geflohen? Ich weiß nicht das genaue Jahr, aber auf jeden Fall nach dieser Übernahme von den vom Khomeini. Ja, genau. Ja, aber das ist ja passiert. Khomeini hat übernommen, weil die, das ist ja jetzt auch keine Räuberpistole, sondern weil die Amerikaner den gewählten Präsidenten weggeputscht haben, um den Schah zu installieren. Und deswegen ist Khomeini am Ende an die Macht gekommen. Also das war ja. Hätte es Ölgeschichten gegeben und diese geostrategischen Geschichten, hätte sich das vielleicht ganz anders entwickelt. Also da, das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da kann man dem Westen halt schon ankreiden, dass er da... Also da muss ich kurz einhaken. Im Iran war Mossadegh gewählt worden als demokratischer Präsident und er wollte die Ölquellen verstaatlichen, damit die Leute aus der Armut rauskommen. Daraufhin hat das CIA ihn weggeputscht und hat eine strenge Militärdiktatur aufgebaut, die Leute so stark unterdrückt haben, dass sie sich dann in die Religion geflüchtet haben. Und dadurch ist dann sozusagen der Gottesstaat Iran entstanden. Das war dann sozusagen der Abwehrmechanismus von den Leuten dort gegen die faschistische Militärdiktatur. Und die Militärdiktatur, die wollte der Westen haben, damit wenn die Sowjets kommen, die halt gegen die Sowjets kämpfen können. Ja, aber auch da wieder finde ich es halt eben dieses so, die können ja dann nicht anders, es musste ja dann irgendwie so kommen, dass sie sich da zum Islam hinwenden, finde ich halt nicht. Und auch so dieses Islam im Iran alleine halt eben, das ist halt eben das, was auch nicht so unbedingt, also der Islam ist eigentlich auch importiert in den Iran, der war nicht schon immer da. Und so dieser arabische Einfluss, der ist da mit den Jahren gewachsen. Und das ist halt eben das, was meine Nachbarin mir mal erzählt hat, wo sie sofort drauf gekommen ist, nach dieser ganzen Flüchtlingskrise hier, wo sie meinte so, naja, im Iran ist es quasi so gelaufen. Immer mehr Araber waren da und irgendwann hieß es dann so, ja, jetzt ist hier Islam am Start. Weil eigentlich war ja Persien mit Zarathustra und diesen ganzen Sachen da und nicht mit Islam. Also... Ja, das ist halt eben auch nicht so selbstverständlich, dass da irgendwie die Leute so nach dem Motto, die können ja nicht anders, das kann man so einfach auch nicht sagen. Ja, die können nicht anders, das ist zu einfach. Aber ich glaube, Markus ging es darum, ein Stück weit gibt es schon auch Verantwortung im Westen, aber die wird halt überbewertet, habe ich immer das Gefühl. Also, es gibt häufig in der Diskussion um Nahen Osten, merke ich auch immer, dass dann so Wissen auch da ist, wo das CIA geputscht hat und was man alles gemacht hat, dass man aber dann sozusagen die kulturelle Komponente daraufhin dann völlig ausblendet und dann sozusagen keine Agency mehr zum Islam selber oder zu den Leuten selber vor Ort mehr zugesteht und dann nur sagt, ja, das ist alles nur Geheimdienst. Und das Problem ist, wir haben die Entwicklung doch in Deutschland auch gehabt. Also es waren ja auch nicht alle Nazis in den 30ern und 40ern, aber trotzdem haben diese Radikalen das halt irgendwie geschafft, das zu übernehmen, das Ding. Ja. Und die Sache ist da unten auch passiert, denke ich halt. Ja. Es gibt eine ausweglose Situation, wie in Deutschland, nach dem Versailler Vertrag und der Wirtschaftskrise. Und dann kommt jemand und sagt, ich kann das aber lösen. Und dann laufen die Leute dem erstmal mal hinterher. Und weil es da Brot gibt und so, dann werden es auch immer mehr. Das ist halt, das gewinnt dann immer der irgendwelche Heilsversprechen machen kann, wenn die Kacke erst am Dampfen ist. Die einfache, allumfassende Lösung, ja, das ist das, was die Leute dazu bringt, dass sie auf den Leim gehen. Ne? Ja, und halt ein Feind, ob das jetzt halt die Juden sind oder ob das der Westen ist oder ob das keine Ahnung ist. Ne? Das funktioniert immer irgendwie. Das Patriarchat. Ja, das Patriarchat. Ja. Ausgedachte Feinde sind immer am besten. Genau. Die Semitismus ist ja sowieso wieder am Kommen. Nur diesmal von einer anderen Gruppe. Ja, von den Muslimen. Ja. Und der Witz ist noch, die Muslime, die in Israel selber leben, sagen zu 70%, dass sie sich keinen besseren Staat vorstellen können wie Israel. Und die haben 12% Muslime dort leben. Das finde ich auch immer ganz lustig. So irgendwie immer nicht erwähnt. So. Speziell nicht von unserem Saud al-Said. Ich habe übrigens nochmal einen kleinen Nebenbei-Tipp für Computerspieler, weil wir ja mal der Gamergate-Stream waren. Es gibt auf Steam kostenlos ein Spiel, das heißt The Cat and the Coup. Also Coup, Coup, wie der Staatsstreich. The Cat and the Coup, da geht es um genau diese Geschichte, wie der Präsident von Iran von dem CIA rausgeputscht worden ist. Nettes, kleines, ernsthaftes Spiel. Das ist ja mal interessant. Ja, eine so kostenlos. Direkt zum Thema. Kostenlos. Ja. Cool. Vielleicht mal verlinken. Ja, kann man. So bei politischen Spielen fällt mir immer nur ein, ja, Papers, Please und sowas. ja. Ja. Mir geht dieses ewige Entschuldigung tierisch auf die Eier. Entschuldigen. Ja, anstatt die Tat zu verurteilen, wird immer nur so an sich selbst gedacht. So, weißt, das Ding ist einfach, ich glaube natürlich nicht, dass alle Muslime Extremisten sind. Deswegen sage ich auch immer Extremisten und nicht alle Muslime oder so. Aber das Ding ist ganz einfach, weißt du, wenn du die dann darauf ansprichst, ja, und da aber null gesunder Menschenverstand vorhanden ist, ja, dass dann niemand einfach sagt, keine Ahnung, ey, das ist Mord, das machen... Ich meine, das ist so ein Argument, das könntest du auch bei den Nazis bringen, so, weißt du, auch nicht alle Nazis damals haben Juden geschlachtet oder vergaß so diesen Satz und jenes. So. Ja, aber weißt du, wenn ich dann schon wieder so höre, irgendwie, ja, wie bei Charlie Hebdo haben sie es provoziert oder so, ja. Ey, Alter, weißt du, komm, sperr dich weg. Komm, Alter, krieg mal ein bisschen, ich finde, da fällt das Wort gerade nicht ein, aber wie gesagt, ist halt, ne, Alter, die haben... Ein Comic, ein Cartoon gezeigt, der verfickt doch mal. Und du ballerst sie dafür nieder. Mach doch einen Gegenfront. Ja. Ne? Hetz doch gegen ihren Typus Mensch sozusagen in einem satirischen Beitrag. Nein, wir müssen die gleich abballern, weil die einzige Möglichkeit, wie wir unsere Scheißideologie durchkriegen, ist mit Menschen töten. Ja, und bestrafen. Irgendwas gab es, glaube ich, schon mal, dass sie da irgendwie auch irgendwas gemalt haben. Irgendwelche Leute, die Schweine essen oder so. Das war total lächerlich. So nach dem Motto so, ja, jetzt geben wir es dem Westen mal so richtig. Es ist genauso wie die Antifa-Spasten, weißt du? Die kriegen ihre Scheiße auch nur noch durch Gewalt durchgesetzt. Haben sie doch viel gemeinsam mit den Radikal-Islamisten. Ah. Ja, ist aber schon noch ein bisschen eine andere Nummer. Ja, ist ein anderes Level, aber es geht in die Richtung. We had those who insult video. Nein. Weißt du, so soll ich mich jetzt auch in die Luft jagen, irgendwie bei Games Pilot oder was? Weil die andauernd gegen mich um meine Person hetzen. Um meine Gruppe, meine Gamer-Gruppe sozusagen. Soll ich jetzt auch hin und dann. Ich würde nicht sagen nein, aber ich sag jetzt auch fürs Protokoll auch nicht ja. Das hast du jetzt aber du gesagt. Wie gesagt, ich würde es nicht machen, weißt du? Ich sitze dann hier einfach nie und sag's denn, wie es ist, dass ein einfach untervögelte, hässliche Hurensöhne gut ist. Ich weiß ja nicht, wie viel Sex du hast oder wie viele Leute du kennst, aber ich würde am liebsten mal so richtig schön, sagen wir mal, 200 Wasserbomben mit Sperma füllen, weißt du, und dann ab in die Redaktion von denen und einfach alles voll saften, ja? Ach, das wäre es ja nicht mal wert, Alter. Das sind so eine Untermenschen, weißt du, die sind... Ja. Also die sind nur, ja, die sind nur, wenn du im Internet und sozusagen sagst, was für hässliche Mongos die sind, weißt du? Wie sie mal eigentlich. Degenerierte Untermenschen! Lebensunwürdig! Ich muss mir gerade vorstellen. Wie, hat der Homosexuelle gesagt, nicht ich. Nicht, ich muss mir gerade vorstellen. Genau, ich bin homosexuell, ich darf sagen. Ich hatte eine schwere Kindheit. Ich muss mir gerade vorstellen, wie die irgendwie mit so einem Lappen irgendwie Sperma aus ihrem MacBook raus. Ach, das machen die so, wie ich mir das vorstelle, bei denen noch mit der Zunge. Quatsch, weißt du, die spreizen die Arschbacken und saugen das mit dem Arschloch auf, ja. Weil auf die gleiche Art und Weise machen die nämlich Artikel. So. Scheiß Games-Pilot, der Games da auch nicht besser, Alter. Alles nur noch Kacks, ja. Entschuldigung, Hahnreihe war das deutsche Wort. Hahnreihe. Wie war das? Hahnreihe, ein altes deutsches Wort betreibt, es beschreibt einen Mann, dem die Hörner aufgesetzt wurden, ja. Dem, der quasi von seiner Frau betrogen wurde und das duldet. Ah, okay. Ja, ja. Jetzt haben wir uns da wieder so reingesteigert, jetzt ist hier wieder Ruhe. Bildungsfernsehen, Weltraumaffen. Ja. Ja, jetzt ist einmal die Entladung passiert, sozusagen. Jetzt habe ich das Niveau zusammen mit Oldgamer so in den Keller gezogen, dass alle so total fassungslos sind und gar nicht mehr wissen, was sie jetzt noch sagen sollen. Nee, ich bin hier nicht mehr fassungslos. Wir warten einfach, bis wir mit unserem Spaste fertig sind, damit die weitermachen können. Chris schockt schon nichts mehr. Der hat sich schon mal wieder seine politische Karriere an den Nagel gehängt, wenn das hier irgendwer findet und dann gegen ihn verwendet. Ja, vielleicht, wenn die AfD endlich in den Bundesparteitag eintritt, im Bundestag eintritt, dann ist vielleicht irgendwo ein Platz für ihn so, weißt du? ganz bestimmt. Ja. Nein, Hause. Ja, genau, hier, weißt du, Frisur passt schon, ne, und das mit der Ideologie des Kriegs so noch eingetrichtert. Caps Lock Chris vom kirchenkritischen Flügel der AfD wird ja, das. Garantiert, ja, garantiert, ja. Die werden mich Religion abschaffen, Religion muss mit AfD ersetzt werden. Die werden mich da erstmal ausbluten lassen, um irgendwie in meinen Eingeweiden zu lesen, wahrscheinlich. Ja. Zu gucken, so ob das Wetter wirklich von Menschen abhängig ist. Auf jeden Fall. Ja, wobei, sind nicht die Grünen eigentlich auch besorgte Bürger? Ich meine, weißt du, Klimawandel und so, also das ist, sind doch total besorgte Bürger. Ja, das sind alles besorgte Bürger. Das ist der Prototyp des besorgten. Jeder Mensch ist ein besorgter Bürger. Und es hat auch jeder Angst vor irgendwas. Und es macht auch jeder, dass irgendwas problematisch wäre. Also, das ist ja gerade das Ding bei diesem ganzen Scheiß. Ne? Du kannst denen das alles komplett auch vorwerfen. Und deren ganze. Ja, in Heuchlerei sind sie ja sowieso alle die Besten. Ja, also, wie die da austicken über. Also, mein Lieblingsding war ja noch, wo es hieß, so, ja, hier. Silvesternacht, ja, nur weil sich irgendwelche braunhäutigen Leute irgendwo versammeln, heißt das ja noch lange nicht, dass sie irgendwas Böses planen. Und zwei Monate später, oh mein Gott, weiße Männer treffen sich, weil Rouge wie ihnen sagt, sie sollen Frauen vergewaltigen gehen. Oh, ruf die Polizei, ruf den Bürgermeister. Weißt du, dass sie das in ihrem Kopf echt denken, irgendwie, dass jemand in Deutschland ein Vergewaltigungsseminar abgeben könnte. Weißt du, Vergewaltigung an sich ist schon total strafbar, ja, wenn das wirklich so, das ist, ach Gott, die Leute sind so behindert manchmal, ja. Ja, aber das spielt ihnen dann wieder in ihre Ideologie halt eben rein und deswegen ist es dann wieder eine Sache, um die man sich wirklich sorgen darf und nicht was, was irgendwie komplett irrational ist. Ja, wobei so Vergewaltigungsseminar an sich, weil nur auch Salafisten, die ihren Scheiß predigen dürfen. Also ich weiß jetzt nicht, ob so das so ein Seminar, also wenn du wortwörtlich so ein Seminar machen würdest, ob das illegal wäre, da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Weil sonst kannst du auch vieles von den religiösen Sachen ja auch nicht so richtig bringen. Ja, du musst einfach so diese Pädophilschiene dann einfach schieben, ja, und sagst dann einfach, ja, die sind halt mental krank, aber wir dürfen sie nicht von der Gesellschaft ausschließen und so, weißt du? Ja, sonst. Das klappt dann schon, das klappt dann schon. Du weißt, es kommt alles auf deinen Sales-Pitch an, ja? Ja. Ja, ja. Also ich würde ja immer noch gern Steuerflüchtlinge auf die Terrorliste schreiben. Und dann hier Luxemburg mit Drohnen angreifen. Was hat Drohne auf Luxemburgisch? Ja, deswegen, das würde ich auch mal gern, dass das mal ein bisschen differenzierter auch in den Medien behandelt wird, dass, sage ich mal, Wirtschaftsflüchtlinge nicht mit, sage ich mal, Kriegsflüchtlingen verglichen werden oder gleichgestellt werden, weil es ist nicht das Gleiche. Ja, aber das ist halt, das wirft dann wieder so viele Fragen auf und ich glaube, die wollen die Journalisten einfach nicht beantworten, weißt du? Wenn du jetzt sagst, einer ist ein Wirtschaftsflüchtling, was bedeutet das? Ja, dass es ihm hier gut besser geht als in seinem Heimatland. Ja. Dass er nicht vor Krieg und Dings flüchtet, so, weißt du, das ist ja was. Ich habe mich am Samstag, bin ich mit dem Hund gelaufen, habe ich mich auch mit dem Flüchtling eine Stunde unterhalten und er ist von Afghanistan, als er 6 war, irgendwie Mitte der 90er in Iran geflüchtet und hat dort studiert oder Ausbildung gemacht. Das war nicht so ganz deutlich, da konnte er sich nicht so gut ausdrücken. Und dann ist er aber 2015 hierher gekommen. Da denke ich mir halt auch so, ja, guter Herr, meine Frau ist auch hierher gekommen. Die musste mehr machen wie du, keine Ahnung. so ein bisschen gammelig finde ich das schon. Ich finde es ja auch schön, dass er hier herkommt. Ich weiß nicht, ob ich mich anders verhalten würde in seinen Schuhen, aber Wirtschaftsflüchtling ist halt auch Wirtschaftsflüchtling. Also, ja, eben, es ist einfach nicht das Gleiche. Ja. Also, das sollte eigentlich dann so behandelt auch werden, als wenn ich jetzt, sage ich mal, als Typ nach Amerika einreisen wollen würde, sage ich mal, weil ich da zum Beispiel mir eine bessere finanzielle Zukunft erhoffe oder bessere, ne, Arbeit und dies und das und jenes. So, ja, dass du da dich selbst für, dass ich da nicht nach Amerika komme und die direkt sagen, so, hier hast du eine Wohnung, hier hast du ein Haus, so, hier hast du dies, das. Ja, das musst du erstmal top ausgebildet sein, dann musst du irgendwie 250.000 Euro oder so auf den Tisch legen, dann musst du irgendwie einen Arbeitgeber haben, der für dich birgt, sozusagen, und den kannst du dann auch nicht einfach so verlassen, weil wenn du dann nämlich innerhalb von, ich glaube, 3 Monaten oder so keinen neuen hast, der für dich birgt, dann kannst du schön wieder nach Hause fahren. Ja. Also ich habe da damals ja, ich war 2009, hier ist das so wie bezahlter Urlaub, kann schon passen. Ich war 2009 mal in der Nähe von San Francisco, eigentlich so im tiefsten Silicon Valley, habe mich da mit einem unterhalten, der an der Stanford-Universität einen richtig guten Abschluss gemacht hat und selbst, also es war ein Spanier aus Madrid, und selbst der sagt so, ich werde hier nur getriezt und geknebelt und ich muss irgendwie gucken. So, ich kann mich nicht mit meinem Arbeitgeber irgendwie schlecht stellen, weil wenn ich da halt rausfliege, muss ich erstmal zusehen, ob wer anders mich hier noch haben will, weil ich habe halt keinen Bock irgendwie wieder nach Spanien zurück, obwohl ich halt eben gut ausgebildet bin und da auch halt auch Geld verdienen könnte, aber ich will halt lieber hier bleiben. Ja. Die USA ist halt auch so ein Land, wo es legal ist, den Mitarbeitern vorzuschreiben, dass er halt Windeln tragen soll und keine Kinderpause bekommen. Das war krass, Alter. Das ist diese Woche rausgekommen, ne? Irgendwie da bei Firma. Ja, in der Geflügelindustrie bei denen. Aber ich meine, Wenn du ein Land mit so einer Arbeitsethik hast, überleg dir mal, wie du dann arbeiten musst, selbst wenn du studiert hast und irgendwas Höheres schaffst. Wenn dein Arbeitgeber weiß, wenn ich sag, du bist kacke, kannst du wieder nach Hause gehen und du möchtest ja hier bleiben, dann kannst du deine Arbeit richtig gut ausnehmen. Also. Ja. Weil er immer deinen Finger drauf hast. Also. Ja. Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, aber der Typ, der war schon cool. Ich habe mich mit dem eine Weile unterhalten. Also, er war schon nett und so. Also, aber dachte mir halt auch, meine Frau musste wesentlich mehr machen, um hierher zu kommen und hier sein zu dürfen. Ja, ich verstehe das eh nicht. Was mich daran halt aufregt, ist halt, dass sie ein Kriegsflüchtling, weißt du, die wirklich vor Krieg und Pein und das und alles flüchten, weißt du, blockieren diese Menschen halt einfach, weil sie sich denken, oh, jetzt ist der Moment, jetzt können wir auch alle mit rüber schwappen, blockieren halt die Plätze, sag ich mal, ne, da sind die ganzen Flüchtlingsunterkünfte überfüllt und dies und das und alles jenes, weißt du. Ja. Ja, was wollte ich sagen? Und wirklich Kriegsflüchtlinge, sag ich mal, aus der Ukraine, weißt du, was ja auch Kriegszustände sind, die werden immer wieder direkt abgeschoben. Ja, wobei das mit dem IS, das ist ja, finde ich, eigentlich, um ehrlich zu sein, auch kein Krieg im klassischen Sinne, ist ein Bürgerkrieg mit mehr Parteien, aber Krieg selber ist es eigentlich nicht, ist eigentlich ein Bürgerkrieg und rein theoretisch ist es so. Ja, ich meine, guck dir da die zerbombten Städte an, das hat schon Kriegszustände. Ja, schon, aber rein theoretisch vom internationalen Recht hast du mit einem Bürgerkrieg kein Anrecht, flüchtlich zu sein, sondern du musst eine Partei zu ergreifen und für die Partei zu kämpfen. Rein das ist ja auch das, was ich am Syrienkrieg irgendwie erstmal nicht verstanden habe. In der Genfer Konvention steht ja, wie du richtig gesagt hast, dass Bürgerkrieg kein Fluchtgrund ist. Ja? Und trotzdem diskutieren wir die ganze Zeit eigentlich darüber, dass die Syrer ja die guten Flüchtlinge sozusagen sind, die aber eigentlich auch kein Anrecht auf Asyl hätten, wenn wir uns nach der Genfer Konvention richten würden. Aber ich meine, wie gesagt, da sind halt wirklich, wie ich gerade sage, da sind die Städte wirklich zerbombt und all dies und das und jenes. Und da kann sich, sage ich mal, so eine Genfer Konvention von mir aus ins Knie ficken, nur weil da jetzt, sage ich mal, weil es jetzt nicht wirklich dieser internationale Land-gegen-Land-Krieg ist, sondern ein Bürgerkrieg. Ja, aber es ist ein Bürgerkrieg auf einem ganz anderen Level. Als was? Als ja, vor allem, guck dir mal an, wer da die Flammen angefasst hat. Genau, aber er redet doch nicht zusammen, Mann, Alter, verstehst ja gar nicht. Ja, da hör gefälligst nur auf mich. So, entscheide ich, wer zuerst kommt. Jetzt will keiner zuerst. Nee, jetzt hast du verschissen, Junge. Jetzt kannst du dein Thema voll unter die Vorhaut schieben, ja? Es ist mir relativ vorhin, weil ich zu meinem Punkt stehe. Was hast du nochmal gesagt? Also, du wolltest es gerade so rebutten, aber du weißt gar nicht, was ich gesagt habe. Ist auch gut. Ja, aber ich meine, also das Problem ist, glaube ich, was die Genfer Konvention da, warum das so ist, wie es ist, warum das da so steht, ist, dass Bürgerkrieg halt eine innenpolitische Sache ist in den meisten Fällen. Ne? Und dass das halt die Genfer Konvention davon ausgeht, dass die Bürger des Landes selber dafür verantwortlich sind. Und dass das ein Bürgerkrieg dadurch auch nicht in die Länge gezogen wird, wenn wirklich jeder gezwungen wird, Partei zu ergreifen. Wobei ich natürlich auch die Begründung, dass es da drin alles zerbombt ist und dass von 20 Syrern ist einer entweder tot oder schwer verletzt. Ich meine, ich sehe das menschliche Leid und alles, aber so rein theoretisch von der damaligen Denke her, als man das in die Genfer Konvention geschrieben hat, war der Gedanke, dass ein Bürgerkrieg nicht unnötig länger dauert, wenn die Leute ihre Partei ergreifen. Natürlich weiß ich nicht, was ich selber machen würde, hätten wir hier einen Bürgerkrieg, ob ich dann für die AfD oder für die SPD sterben möchte. Keine Ahnung. Also, ob ich da irgendwo zu was kommen würde. Also, das weiß ich natürlich auch nicht, aber das ist sozusagen die Logik dahinter, warum man das mal so aufgeschrieben hat. Also. Da müssen wir als Gamer uns einfach eine Stadt mit einem guten Netz aussuchen und die dann übernehmen. Ja. Dann machen wir eine eigene Republik auf. Ja, man, Gamergate-Republik. Glück ab, Putsch-Chan. Ja. Die Leute haben das doch alle gelernt. Die haben den Mörder-Simulator gespielt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Mörder-Simulator, habt ihr die unsägliche GameStar spielt den Anfang von Doom-Videogeschichte gesehen? Oh, das ist ja fast so wie sich aus Polygon, Alter. Die versuchen echt? Sich da an so einem satirischen so. Auch so, die haben sogar rumgehitlert, ja. So, da alle sind aufs Töten getrimmt und so. Aber, echt? Ja, aber halt auf so eine Plumpe und, also. Ja, vor allem auch bei dem Video, was ich vorhin verlinkt habe. Wenn sich der Mainstream auf das Video verirrt, ist es, denkt er eher, die meinen das ernst. Also. Ja, es ist halt so, GameStar-Mitarbeiter wird auch nicht jünger, ne? Und wenn die dann immer noch versuchen, einen auf Hip zu machen, dann kommt das so wie nee, das sind How do you fellow kids? Das ja, sind so eigentlich eher so zwei Jungspunde, aber echt? Also von wenn man GameStar jetzt im groben Schnitt sieht, aber ach, auch so wenig Ahnung von Spielen. Also ich verstehe auch nicht so richtig, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich verstehe nicht so ganz, warum die alle jubeln, das sei so wie das alte Doom, weil wenn ich diese Footage sehe, fühle ich mich an alles erinnert, aber nicht an Doom. Ja, jetzt muss man auf. Jetzt habe ich ja den GameStar-Beitrag. Jetzt habe ich ja den GameStar-Beitrag nicht gesehen. Erklär ihn mir doch mal bitte. Also die rennen da rum halt, die ersten 15 Minuten vom Spiel ballern, zeigen die Moves und so. Und der eine fängt ständig damit an, dass Spieler ja das toll finden, weil da wird getötet am laufenden Band. Und jetzt kehren wir zurück nach dieser Cutscene, kehren wir zurück zum Massakrieren en masse. Und jetzt werden wieder hier im Doppelpack die Kills ausgeteilt. Also so richtig so reißerisch, so fast wie eine hier ZDF-Doku zu dem Ding. Aber ja, er versucht dann irgendwann so, am Ende sagt er dann so, haha, naja, am Ende nehmen die uns noch ernst, so ungefähr, aber das ist ja Satire so. Also sie erklären den Witz auch noch. Lol, es war nur Satire! Ja. Ja, und, ja. Und ich meine jetzt den aber Böhmermann gemacht am Ende. Das Spiel an sich halt, was ich da gesehen habe, sie sind da ständig so im Loben, dass das halt wie die alten Doom-Spiele sei. Und für mich also ist das so ein technisches Rumgeballer irgendwie. War das erste Doom? Und Gehacke. War das erste Doom? Na, ich hab's gerade noch, ich hab's gerade noch mal durchgespielt und wenn du die Geschwindigkeiten allein vergleichst, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, du glaubst ja auch nicht, dass du, sag ich mal, einen Charakter durch eine heutige game-designte Spielewelt so schnell durchjagen kannst wie damals im Doom. Das neue Doom hat es dann halt eher, dass es zwar nicht in der horizontalen die Geschwindigkeit hat, aber dafür hast du halt auch eine Vertikalität jetzt dazu. Ich finde, du bist die ganze eher, Zeit auf dem Bein. Entschuldige, du hast mich schon, ich finde, das Neue ist mir zu schnell. Ach so, also ich finde das nicht mehr, es tauchen von überall diese Arena, also es gibt auch diese Arena-Abschnitte, ja. Die ständig neue Leute reinspawnen, das ist irgendwie beim Alten auch nicht so gewesen. So Serious Sam-mäßig? Ja, das ist ja Painkiller-mäßig. Ja. Mir fehlt da einfach so ein bisschen das Doom-Gefühl und ich verstehe nicht, warum die zwei jungen Herren das so so abfeiern, gerade diesen Aspekt auch. Ich bin halt, sag ich mal, einer, der, sag ich mal, das erste Doom alle paar Monate wieder durchspielt und ich habe jetzt das neue Doom seit gestern Abend, habe es jetzt schon, glaube ich, 6 Stunden gebinged und ich verstehe alles, was du sagst, gerade absolut nicht. Also für mich ist es jetzt schon Spiel des Jahres. Okay, ich habe es ja nur gesehen bisher. Nee, ich habe es noch nicht gespielt, das habe ich ja am Anfang vorausgeschickt. Also mich jetzt würde natürlich jetzt erstmal interessieren, weil in dieses GameStar-Gewäsch so auf Todd Howard-Niveau, hier nach dem Motto alles super und alles möglich und so, ja, dieses typische Industriegelaber, wenn ein neuer Titel rauskommt. Nee, sie haben sich schon auch über Defizite unterhalten. Sie haben halt gesagt, dass gerade, dass es wohl einiges Feedback in dem Handling vom Spielercharakter auf diese doch eher durchwachsene Multiplayer-Beta gab. Aha. Und ja, die ist ja gar nicht angekommen. Ja, die fand ich aber auch grausam. Also das Problem ist bei der Multiplayer-Beta, du hast halt eben 2-Waffen-Limit. Der Multiplayer von Doom hat eine starke Identitätskrise. Er weiß nicht, was er sein will. Will er jetzt ein Quake sein? Will er ein Doom sein? Will er ein Halo sein? Oder will er ein Call of Duty sein? Und das war halt, das war so ein Durchgemische, dass es am Ende einfach nur scheiße war. Um es grob zu sagen. Manchen gefällt es vielleicht sicherlich, aber mir war es halt so. Und das hat mir auch mein Hype zu Doom erst komplett weggenommen, als dann da auch die ersten Singleplayer-Demos gedroppt worden sind. Nicht Demos, aber so Vorschauen, Previews und dies und das. Ne? Das wurde ja brutal langsam immer gespielt und dann mit sehr viel Fokus nur auf diese Glory-Kills und so eine Scheiße. Wo ich mir auch dachte, so, boah, das schlaucht sich ja richtig. Ne? Mhm. Dann kam die Vorschau von Nvidia, die nur so schäbig von der Leinwand von so einem Nvidia-Event aufgenommen worden ist. Und da dachte ich mir, yes, yes, endlich. Das wurde halt beim PC gezockt und es war schnell, es war brutal, es war extrem. Und das hat mich halt wieder gehypt. Jetzt habe ich es mir gestern halt geholt und ganz ehrlich, alle Sorgen, die ich hatte, sind weg. Was Singleplayer angeht und der Snapmap die Snapmap-Geschichte ist auch arschgeil und Multiplayer, ja. Ich habe mir das Spiel jetzt nicht für einen Multiplayer gekauft, von daher ist Wayne. Also, wie gesagt, das sind so dieses. Also, wenn da auch Leute sagen, das ist nicht so wie das alte Doom, ich verstehe es nicht. Weil es ist der logische Schritt nach vorne. Also, wie man sich ein Doom heute eigentlich perfekt vorstellen könnte, ohne, sag ich mal. Die haben, also, It und Bethesda haben sich schon einiges getraut. Ein Spiel für einen Mainstream-Titel, muss ich sagen. Also Hut ab dafür. Es gibt Secrets, die Level sind halt labyrinthmäßig gestaltet, auch manchmal ein bisschen linear. Aber doch schon, ja, du musst da irgendwie deine gelbe Karte finden, um dann an einer anderen Stelle eine Tür zu öffnen. So, dieses Oldschool-Feel und Gameplay hast du einfach da halt drin. Was halt manchen missfallen könnte, sind halt diese, dass du da manchmal zwischendurch eingeschlossen wirst, dass dann halt wie eine Multiplayer-Map oder Arena halt ist und da den Gegner reingespawnt kommen, bis du die halt fertig kaputt gemacht hast. Auch so als Fan von Serious Sam und Painkiller finde ich das nicht so wild. Selbst sag ich mal, wenn du auch nur Doom-Fan sein kannst. Ja, ich finde es halt ein bisschen für die Immersion nicht so geil. Ich meine, klar, bei Doom 3 sind ja irgendwann auch, wusstest du auch, okay, ich weiß ganz genau, wenn ich die Tür jetzt aufmache, steht einer dahinter und so. Aber diese Berechenbarkeit hat für mich Doom auch ein bisschen ausgemacht. Du konntest die Level lernen, wusstest genau, wer wo ist. Ja? Und wer wie spawnt, wenn du es ein paar Mal gespielt hast. Du hast so ein bisschen wie bei Dark Souls durch die Tode gelernt. Dass random Gegner gespawnt werden. Das sind ja immer die gleichen Patterns, die da sozusagen auf dich raufkommen. Okay. Also es ist nicht zufallsgeneriert, also falls du das meinst. Okay. Dann ist gut. Ey, weil das ist für mich schon Teil von Doom, das Auswendiglernen. Das kannst du auch bei dem neuen, denke ich mal. Weil da hast du ja deine Items, die da so hier und da verteilt sind. Und es hat auch sozusagen, es wird auch geben nicht gefallen, aber es hat auch sozusagen wie so ein Scoring-System, aber du hast wie so Guitar Hero 5-Sterne-System sozusagen, was dann halt wie viele Gegner und wie gut du die halt abschlachtest, kriegst halt Punkte dafür. Ja, sozusagen. Das gab's ja im alten Doom grundsätzlich mit den Secrets und dem Zeitlimit und wie viele von wie vielen hast du umgelegt, ja auch schon. Ja. So auf eine Art. Und wie gesagt, Secrets sind noch da, die sind auch wirklich gut versteckt und allgemein durch dieses Hinzufügen dieser Extremvertikalität, also weil es sehr vertikal ist, also es bringt so eine neue Dimension ins Gameplay und ich finde, es ist ein super Spiel, aber wir sind eigentlich voll abgeschweift, ich weiß gar nicht. Ja, ihr auch hier mit euren heteronormativen Power-Fantasies so nicht, wir sollten jetzt mal ein bisschen Liebe organisieren. Also hier diese Machtansprüche und hier mit Waffen umgehen lernen, das kann ja mal gar nicht sein, wir müssen jetzt Liebe organisieren. Das müssen wir jetzt machen. Ich fand auch ganz schlimm, dass du in Doom den Kolonien nie was anbieten konntest, ja, und sagst, hier, Alter, können wir uns nicht einigen. Können wir nicht alle mal eine Brause zusammen trinken gehen? Ja. Oh Mann. Ja. Also kannst du die Leute nicht aber nochmal zu... Wer im Westen zwingt dich dazu, diese armen Doom-Viecher da so ja. abzumurzen? Das wäre dann wieder so ein Kotaku-Artikel, warum kann ich mit denen nicht debattieren, ne? Mit den Imps und den... Weil philippinische Innenpolitik. Ja, zum Beispiel. In der Hölle existiert halt eine andere Kultur. Das musst du ja, ich wollte es gerade sagen. Und warum tue ich von den Dämonen da nicht dann ihre Sexualität erfahren? Und warum kann ich keine bedeutsame Beziehung mit ihnen eingehen? Ja, und der Koala-Dämon ist aber lesbisch. Naja, man kann die Monster schon gut in die Fresse fisten, also... So sexuell geht's schon. Die spawnen da auch nicht einfach, sondern die werden einfach in der Hölle politisch verfolgt, weil sie Christen sind. Das sind die Flüchtlinge. Das ist eigentlich nämlich ein Metakommentar auf die Flüchtlingskrise des Spiels. Das muss man nur lesen können. Definitiv. Eigentlich ist der Spieler Beatrix von Storch. Ja. Sie würden dich auch gar nicht angreifen, wenn du nicht eine Waffe in der Hand hättest. Ja, ja. Ja, du musst Beatrix von Storch in Berlin-Neukölln. Jetzt hab ich... Wirklich? So. Du bist doch hier der Mapper. Die Monster in der Hölle, die wehren sich dass die Menschen in die Hölle gekommen sind, um ihre Artefakte da auszunutzen. Nein, um die Menschheit voranzutreiben. Hier jemand hat eine Karikatur vom Satan gemalt und jetzt fühlt sie sich provoziert. So sieht's aus. Wenn du den Demon Cube nutzt, dann bist du ein Cultural Appropriator. Die Hölle ist aber Markus wollte irgendwas gerade sagen, ich habe ihn unterbrochen, was wolltest du denn sagen? Alles gut jetzt. Doch nicht? Ich wollte sagen, du bist hier der Mapper, du könntest das mit dem Beatrix Storch in Neukölln doch sicher organisieren. Das wäre schon echt lustig. Nee, sowas tue ich nicht. Die wirft mit Sahnetorten nach Leuten. Ja. Nein, die Leute werfen mit wahren Sahnetorten nach ihr und sie muss sich dann alle niederwählen mit so einem Minigun. Und sie wird dann immer dicker und das ist dann ein Messerspiel. Movie. Und dann, wenn sie stirbt, sie wird immer dicker, wird immer einfacher getroffen und dann explodiert sie am Ende, wenn sie zu dick wird. Ja, oder es wird dann im nächsten Level ein Klon von hier Katamari da Macy. Und sie rollt dann durch Berlin und sammelt die Leute auf und rollt mit denen dann Richtung türkische Grenze. So schlecht. Ja. Ja, ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut wegen der Genfer Flüchtlingskonvention und eigentlich ist das nicht unbedingt so, dass da Bürgerkriege nicht geschützt sind. Es kommt halt darauf an. Also es gibt halt diese Gründe irgendwie, also es ist halt irgendwie beschrieben, dass die Leute darunter fallen, die sich jetzt quasi nicht auf ihr Land verlassen können, weil sie halt eben einer bestimmten Rasse, Religion, Nationalität oder einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Überzeugung irgendwie angehören. Und das kann halt auch in dem Bürgerkrieg der Fall sein, aber es ist gut, halt... Wenn es ein Völkermord wäre, also wenn der Bürgerkrieg Teil von einer ethischen Säuberung wäre, dann wäre es was anderes. Ja, und da gibt es da durchaus auch Leute, die... Also ich meine, in Syrien ist es ja quasi auch ein Krieg zwischen verschiedenen Volksgruppen. Und insofern kann man das schon so verstehen, dass sie da, wenn sie da nicht zu dem Clan von Assad und so dazugehören, dann können sie sich ja quasi nicht darauf verlassen, dass ihr Land sie normal schützt, so wie es eigentlich gedacht wäre. Also in dem Fall würde das, glaube ich, schon zutreffen. Ja, jein. Also... Wobei das ja eh eigentlich auch nicht direkt zur Debatte steht, weil wir ja auch eh schon die Leute auch schon hier haben. Also, inwieweit es drunter fällt oder nicht. Boah, ist die Zeit verflogen, ist schon 8. Ah. Irre. Da müssen wir unseren westlichen Sexismus und Rassismus in die letzten 3 Minuten reinpacken. Hm. Oder wir machen einfach noch nicht. Games Pilot hat wenigstens schon sein Fett weggekriegt von daher. Ja. Aber kann man ja nochmal machen. Ja, was haltet ihr eigentlich davon, dass an der türkischen Grenze auf Flüchtlinge geschossen wird? Ist das überhaupt schon schädlich? Ein bisschen Eis ist das momentan. Oder? Also wie gesagt, ich habe da nur mal von gelesen, dass das behauptet wird, aber... Ich habe die Videos gesehen. Ja, ich habe auch irgendwie so in so einem AfD-Tweet, da hieß es dann irgendwie so, das wird der AfD bestimmt total gut gefallen, da werden Leute ermordet. Macht die AfD, weißt du? Weil von wegen Schießbefehl an der Grenze gab es doch mal irgendwie was. Ja. Aber nicht nur da, warte mal. Kann jemand das mal kurz zusammenfassen, weil ich war heute mit Schlafen und Formel 1 beschäftigt. Da gab es an der türkischen Grenze wurden, es waren 5 Flüchtlinge, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden ziemlich schwer verprügelt und misshandelt. Da wurde richtig heftige Striemen auf dem Körper siehst. Und 2 wurden erschossen und du hörst halt die Leute übelst schreien in den Videos. Und das wurde von Human Rights Watch hochgeladen und es wurde gesagt, dass das aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet kommt. Der Thilo Jung und Naiv hat die Bundesregierung daraufhin auch schon angesprochen, aber die meinen halt auch, dass man bisher noch nicht weiß, ob woher das genau kommt, ob das wirklich aus der Türkei kommt oder nicht. Und Bulgarien oder Rumänien hat man Warnschuss auf ein Auto gegeben, was die Grenze übertreten wollte, und dann ist der Schuss auch durch eine Insassin durchgegangen. Und das war sozusagen Warnschuss auf ein Auto. Warnschuss macht man, soweit ich weiß, erstmal in die Luft. Ja. Also man hat Schüsse abgegeben und dann wollte man das Auto zum Stillstand bringen, also Warnschuss, und dann auf den Reifen, und anscheinend ist es vom Reifen ins Auto rein und jemanden durch den Fuß durch. Und das andere war das Video, wo halt eben in türkisch-syrischen Grenzgebiet. Ah ja, gut, ich meine, Fuß ist jetzt so eine Stelle, die kannst du eigentlich gar nicht so treffen, normalerweise. So, wenn. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, das ist ein Querschläger, aber. Aber ich sag mir mal, so eine Situation und wenn, sag ich mal, ne? Sie wurden halt, sag ich mal, mit Warnschüssen da, also wahrscheinlich auch vorher mit Worten, sag ich mal, halt, ne? So darunter unterrichtet worden, die dürfen jetzt nicht rüber, dann kamen Warnschüsse, die haben sich immer noch nicht dazu überreden lassen, dann wird halt geschossen. Ja, krass. Trotzdem. Ja, ich meine, Grenzen sind immer noch Grenzen. Das ist ja. Immer noch, hier wird immer noch die Souveränität von einem Staat und die Einhaltung der Regeln verteidigt. Ja, ich meine, es ist nichts anderes, wie wenn eine unbefugte Person in eine Bundeswehrkaserne rein will. Ja, wird sich genauso verhalten. Jetzt weiß man nur nicht. Ne? Es ist doch so, wenn das einer schafft, wer sagt denn, dass am nächsten Tag, dass die nicht 2 Fahrspuren breit kommen? Ja, mit irgendwie 8 Autos. Und was machst du dann? Die sollen doch einfach froh sein, dass sie keine Schwarzen in den USA sind. Die wären schon direkt tot. Bullen hätten direkt umgeschossen. Ach, das war jetzt zu böse. Black Lives Matter! Ein guter Teil von den Drogen, die es in Europa gibt, kommen ja halt auch über die Balkanroute. Also, ja, dass wenn dein Auto einfach nur rumheizt, dass du dann als Grenzbeamter sagst, okay, was soll das jetzt? Wenn ich da jetzt Koks drin gewesen wäre, weißt du, keine Ahnung. Ja, du weißt ja, guck mal, das geht halt eben nicht in die Leute in die Köpfe von diesen Leuten, ne, dass halt eben da in diesem Flüchtlingsstrom auch ganz schön viel Dreck mitschwimmt. Und wenn man nämlich jetzt überhaupt keine Grenzkontrollen macht und so weiter, dann kommt der ungefiltert nach Deutschland. Das ist das Problem direkt hier. Ja, deswegen kann man nicht einfach aufhören, Grenzpatrouillen zu haben, beziehungsweise irgendwelche Regulierungen, dass da halt eben wenigstens stichprobenartig nachgeguckt wird. Das kannst du nicht abschaffen. Ja? Zumal, wenn du Außengrenzen von der EU hast. Ne? An die Türkei zum Beispiel oder so. Ja, aus einem Drittland in die EU. Ne? Da musst du halt eben kontrollieren. Das sind die Gesetze. Ja? Die gelten für alle. Abel, und wer wird denn für diese Misshandlung im türkisch-syrischen Grenzgebiet verantwortlich gemacht? Türkische Sicherheitskräfte, oder? Ja, türkische Sicherheitskräfte. Grenzschütze von Türen. Ja gut, aber wer hat, also ich meine, das ist doch auch die höchste Naivität von der Frau Merkel, zu erwarten, dass die Türkei das sauber abwickelt, dieses Abkommen. Also menschenrechtlich sauber. Und das ist einfach ein Staat, der sich in den letzten Monaten als absolut krasser, autoritärer Staat auf dem Weg in eine Art Diktatur gezeigt hat, dass man dem zutraut, dass die mit diesen schwachen Leuten, für die sie so viel Geld kriegen, vernünftig umgehen. Nö, da wird gerechnet. Wie schaffen wir es, um möglichst viel von der EU-Kohle zu behalten? Wobei wenn wir denen nur Reis und Bohnen geben? Ja, dann wäre es auch anders. Ich meine, das Ding ist halt auch, die Türkei gerät jetzt auch stark unter Feuer für den Deal. Ich meine, vor dem arabischen Frühling waren die ganzen Länder da so die an Europa dann angrenzen, so auch wenn nur über Wasser zum Teil halt, wie Libyen, Algerien, Marokko. Wer hat mit all von denen Deals, dass wenn da Flüchtlinge kommen, dass die wieder zurückgenommen werden und dass die stark abgehalten werden davon, dass sie die Grenze übertreten dürfen? Also ich finde es auf der einen Seite, da kann man die Türkei schon verteufeln, aber da muss man sich auch überlegen, so rein theoretisch, das ist genau das unsere Politik seit jeher. Also das ist dann immer so dieses Mittelding, wo man, ja, also anders hat man es bisher auch nicht gemacht. Also ich will das nicht gutheißen und dass der Deal auch nicht in Ordnung ist, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Ich möchte nur anmerken, dass wir bisher immer solche Deals hatten. Genau. Nee, das war auch gar keine Kritik an dem Deal an sich. Das ist mir schon klar. Nur an eher diese gespielte Entrüstung, die dann jetzt wieder auf dieser Vorfälle auftauchen wird halt. Ne? Ja, genau das. Gerade von den Refugees-Welcome-Leuten wieder, oh mein Gott, das können wir doch nicht und so. Ja, was habt ihr denn gedacht? Das meine ich eher. Ne? Ja. Habt ihr gedacht, das läuft alles mit Glacé-Handschuhen oder was? Und das nächste Ding ist halt, Refugees-Welcome, das Ding ist halt, dass du organisierte Kriminalität überall in den Ländern am Aufblühen hast von Schleppern, wo halt Flüchtlinge langkommen, und das ist halt auch überhaupt nicht gut aus, wenn du dann übernationale illegale Banden hast, die Menschenhandel organisieren, die dann auch Waffen oder Drogenhandel also dazu übergehen werden, also eh schon mit Grenzübertritten einfach vertraut sind, also dass du damit sozusagen eine Mafia jumpstarten tust. Das wird oft vergessen und das wird aber die Region, die komplette Balkanregion, noch sehr lange beschäftigen. Einfach nur für ein, zwei Jahre das als Route zu haben, ruiniert diese Länder komplett. Also, und das vergisst man auch immer so nach dem Motto, so, ja, Refugees welcome. Ja, ist auch wichtig. Bürgerkrieg ist auch nicht cool. Würde ich wahrscheinlich auch flüchten wollen. Das Ding ist nur, dass der Kosovo hatte 2005 gibt es ein Leak, also von einem Dokument, was aus 2005 stammt, dass im Kosovo die Regierung und die Mafia so verschmolzen sind und dass es eigentlich ein krimineller Staat ist. Und dieses Gebilde wird sich halt ausbreiten. Und die Länder kriegen massivste Probleme dadurch, dass sie die Schlepper auch so arbeiten lassen. Also das ist ein viel größeres Spektrum an Problemen, was die Flüchtlinge schaffen, wie man zunächst denkt. Also ich, jetzt auch kurzer Themensprung, aber ich habe heute Morgen nur das Ergebnis vom Eurovision Song Contest gelesen und habe dann mal die Gazetten gescannt, ob irgendwo mal der Zusammenhang hergestellt wird zwischen Deutschland und der Politik und diesem ganzen Ding, aber ja, ich habe nichts gefunden. Ne? Ja. Dann ist ja garantiert auch aufgefallen, wie viele Leute sich zum Beispiel auch auf Twitter darüber mokiert haben und gesagt haben, das niedrige Ergebnis ist ein Resultat von Merkels Politik. Niemand mag die Deutschen momentan. Ja. Habe ich zum Beispiel gelesen auf Bild.de. Entschuldigung, ich krieg's gerade nicht raus. Tut mir leid. Echt? Ja, ja gut, da in so Tiefen bin ich nicht gestiegen. Okay. Ja, archive.is hilft. Ja, aber ich fand es lustige Reaktion. Also ich habe gestern mal stichprobenartig reingeguckt, weil meine Freundin das geguckt hat. Und ich fand jetzt auch da, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber das Lied, was sie gesungen hat, auch nicht so Bombe. Da waren andere Lieder, andere Länder wie Aserbaidschan fand ich besser. Ja. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Deswegen frage ich, also der Zusammenhang wird in der Presse dann schon... Ja, kannst ja lesen auf Bild.de. So, jetzt habe ich es eh gesagt. Ja, aber gut, ich meine, Bild, das ist ja jetzt nicht die Presse. Alleine. Das ist wie, als würdest du mir sagen, ich soll es auf Gorka nachschlagen. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du hast die Gazetten selbst gescannt. Zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen? Ja, ich habe nichts wirklich gefunden zu dem Thema. Okay. Vielleicht habe ich in den falschen Ecken geguckt. Ich habe halt mal Spiegel und solche Sachen abgegrast. Ja, ich habe, wie gesagt... Es geht eigentlich alles immer um Ukraine, Russland. So. Ja, das Ding ist halt eben, ich gucke ja seltener mir die Artikel selber an, sondern halt, wie die Leute auch darüber reden. Das ist so eine Metaebene dazwischen, weißt du? Und dadurch bin ich überhaupt erst auf diesen Bildartikel gekommen, der dann halt eben das gesagt hat. Ja, Das war das Problem, glaube ich, auch mit der war so ein bisschen... Ich habe mir ja den Auftritt da von dieser Jamie Lee angeguckt, nachträglich dann noch. Musst du als Schwuler, ja. Wieso muss ich das? Weil das ist doch eine Schulveranstaltung, das weiß doch jeder. Das wusste ja, ich gar nicht. Er denkt doch nicht langfristig, er wusste gar nicht, dass das überhaupt stattfindet. Ich wusste auch noch nie, dass irgendwie Eurovision was mit Homo zu tun hat, außer ja Conchita Wurst, aber. Nee, ist aber auch, also das und, ist ein Klischee einfach, deswegen habe ich den. Ja, genau. Also wie gesagt, was ich dazu sagen wollte, ich habe mal den Auftritt angesehen. Erstmal war das Bühnenbild und so. Es hat sich angefühlt alles so wie so ein bisschen so Musikantenstadel, aber ein bisschen aufwendiger und moderner. So auf die Art so ein bisschen. Und der Song war halt absolut grausam und ich weiß nicht, also ich frage mich, wie die ganzen Medien und alle Leute immer dazu zu sagen, ja, ist ja so ein perfekter Auftritt gewesen, so toll gesungen und so, denke ich mir, ja, danke. Ey, ganz ehrlich, also wir sollten einfach mal zu so einem Events einfach mal wieder richtige Musiker hinsenden, anstatt irgendwelche Leute, die wir aus so einem Talentshows irgendwie aufgreifen. Weißt du, so eine Lena, das wird sich nicht wiederholen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin gerade überlegen, wer hat denn... Ich als alter Sack würde sagen, sowas wie ABBA wird sich nicht wiederholen. Ja, das ist genau. So, das sowieso nicht. Aber ich meine jetzt, sag ich mal, so im deutschen Rahmen, so eine Mauerblume, die irgendwie aus dem Nichts kommt und dann sofort Eurovision Song Contest so wird. Das wird nicht. Ach, das ist, dieses ganze Ding ist einfach so voll die Clowns-Veranstaltung teilweise. Weißt du, wenn du dir mal die Leute und die Songs anguckst und ja, so. Musiktechnisch sowieso. Aber jetzt mal zurück zu Markus' ursprünglichen Frage, ob da irgendwie politisch was war. Also, ich habe jetzt erstmal auf Russia Today nachgeguckt, weil Ukraine hat ja gewonnen. Und die sind sauer, also die benutzen das Ganze auch. Richtig sauer. Ja, und die das wird ja auch überall diskutiert. Also das ja, ist auch genau, ne? Das war die in der Tagesschau und so da, diese Ukraine-Russland-Sache. Mich hat halt interessiert, wie viele die Verbindung Deutschland und Politik ziehen, ne? So als Sympathiebekundung sozusagen. Und hier unser Slowpoke Zeit Online ist jetzt auch endlich mal fertig geworden und hat zu dem Eurovision Song Contest halt eben den Artikel geschrieben, auch Unterhaltung ist politisch. Der Chris wird jetzt sagen, weil alles ist ja heutzutage politisch. Ja. Man kennt diese Sprüche, ja. Ich habe es jetzt nicht gelesen, ich überfliege es gerade mal. Geht es auch wieder um Ukraine oder? Also der erste Satz ist jedenfalls, der Eurovision Song Contest möchte als unpolitisch gelten, aber der erste Platz für die Ukraine und der letzte Platz für Deutschland lassen Zweifel daran aufkommen. Ja. Okay. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, dass halt die Leute meinten irgendwie, letzter Platz beim Eurovision Song Contest, das wird bestimmt an der Merkel liegen. Ja, also irgend so ein Schwachsinn halt. Na gut, also ich finde das nicht ganz abwegig, dass die Leute Deutschland momentan nicht so richtig gut leiden können, wie das der Ebel eben gesagt hat. Gerade Rumänien, Bulgarien etc. Sind vielleicht einige Leute schon angepisst von den Karawanen, die durch ihre Orte ziehen und so. Also ich meine, das könntest du für die Publikumswertung werten, aber sie hat ja auch so gut wie keine Punkte oder glaube ich auch keine Punkte von den Jurywertungen bekommen. Kurz mal, ich link das gerade hier mal. Ich muss mal eben hier 5 Minuten pausieren. Ne? Also das ist der Artikel von der Zeit. Bis gleich. Die Süddeutsche sagt gar nichts dazu. Irgendwie, die ist da, steht da drüber offensichtlich. Wie gesagt, ich kann halt nur so, also als Musikhörer und auch so, ich weiß nicht, ich habe halt mir das angeguckt und angehört, dass ich so, dass du auch so nichts, es kickt nicht. Also du brauchst ja auch bei bei so einer Sendung brauchst du auch irgendwas, das muss dich so bewegen, berühren. Zum Beispiel Schweden, dieser letzte Song, die Heroes Over Time, oder wie das war, ne? Der hat halt gefetzt, ne? Der hat eine gute Message, positive Message starke gehabt, ne? Und war einfach so ein Fire-Song irgendwie. Und dann kommt dieser Jamie Lee und macht da irgendwie so eine schnulzige, absolut nichtssagende Nummer. So, was hat der Song für einen Inhalt? So, das ist ich meine, so wenig ich den Raab eigentlich leiden kann, diese diese Idee mit dem Bundesvision Song Contest ging ja so ein bisschen in deine Richtung. Ja. Sowas zu machen, aber halt mit Bands, ja, mit echter Musik und nicht mit so Kunstgewächsen. Mit so, ja, dann lass die den Chanson-Krach machen, da Quatsch machen, aber man könnte auch halt mit echter Musik, sag ich mal, mit handgemachter, richtiger, von Leuten, die Musik machen wollen und nicht von Leuten, die berühmt werden wollen. Könnte man sowas ja auch auf die Beine stellen. Das würden, glaube ich, auch mehr Leute gucken, ne, wenn da was weiß ich. Auf, keine Ahnung, die Ärzte antreten würden für Deutschland oder ja, guck mal, Lordi hat damals ja auch sowas Ähnliches gewonnen. Also in China gibt es sowas Ähnliches, wo professionelle Musiker halt in so einem Wettbewerb miteinander antreten, wo dann jede einzelne Show auch wirklich richtig gut ist und dann aber trotzdem noch die sozusagen feine Unterschiede hat, warum dann der eine oder der andere gewinnt. Also, Aber halt wirklich mit Mainstream-Musikern haben die auch so Shows. Ja, das gibt's ja. Bei uns gibt's ja auch irgendwelche Formate mit hier dem. Ja, ich meine, so eine Jamie Lee ist zwar jetzt nicht Mainstream-Musiker. Verschwörungstheoretiker und so. Ich sag mal jetzt auch nicht, dass Jamie Lee irgendwie Mainstream irgendwas wäre vom Musikerfaktor, aber der Song war halt 0815. Härter geht's nicht. So was. Ich weiß nicht, also da ist ja nichts so, weißt du, deswegen hat auch, denke ich mal, Lordi auch damals gewonnen, weil es mal was anderes war, weißt du, das ich, keine Ahnung, wie das da abgeht, ist. Wir sollten Helge Schneider schicken, damit die mal. Ich glaube, wir hätten mehr Punkte, wirklich, wenn wir die Kassierer dahin geschickt hätten, hätten wir mehr Punkte abkassiert, haha. Aber das Geilste war, ich habe irgendwie einen Tweet dann auf Twitter gesehen danach, ne? Wo dann stand irgendwie lieber 11 Punkte oder lieber letzter als rechts. So wie der denn so auf als Front gegen Xavier Naidoo sozusagen. Dann denke ich mir, denk mal ein bisschen weiter. Diese Jamie Lee ist in ihrem ganzen optischen Stil und so mangamäßig dies und das und jenes, repräsentiert sie ein Land, was eine sehr xenophobe Kultur hat. Also du willst vielleicht mal ganz vorsichtig sein, wenn du da dann Xavier rechts. Das ist doch total Cultural Appropriation. Da war doch der große Skandal mit dieser Kunstgalerie in Boston, wo sich die Leute passend zum, ich glaube, es war ein Manet oder irgend sowas, den Kimono anziehen konnten und sich dann eben fotografieren lassen konnten, wo sich dann irgendwelche Leute gefunden haben, die dagegen protestiert haben, weil Europäer bzw. Amerikaner, die einen Kimono tragen, sind ja ganz schreckliche Ausbeutungen. Aber, was aber die Asiaten, die auch Oktoberfest Lederhose tragen, nicht, oder was? Aber wenn Russland sich so anpisst wegen dem Sieg der Ukraine, ich meine, jetzt haben sie noch so ein Jahr, um die Ukraine komplett zu übernehmen, dann hätten sie ja wieder sozusagen die Eurovision auf ihre Seite. Macht denen keine Ideen hier. Ach, da bin ich ja nicht der Erste. Ich labe nur anderen nach. Das war sehr langfristig gedacht von dir. Ja, wobei dein Rumänien ist doch jetzt das Raketenabwehrschild fertiggestellt worden für 700 Millionen Dollar. Ach, super. Die Outrage. Die Outrage-Industrie funktioniert auch schon. Wenn es in Betrieb genommen wird, dann wird Russland auf jeden Fall darauf reagieren. Ja. Also die Outrage-Medien haben auch schon reagiert. Der Guardian schreibt, dass dieser Zwangsjackenwitz, den der eine Moderator da gemacht hat, der wäre ja ganz schlecht angekommen. Ja. Bei Leuten, die halt eben für mentale Gesundheit sich einsetzen und so, weißt du? Ah, komm, das ist doch dummes Geschwätz. Keine Ahnung. Ja, natürlich ist es ein dummes Geschwätz. Ja, das ist einfach nur dumm. Ah, die Sensibelchen. Wie willst du denn bitte Witze machen, wenn du nicht auch über eine Gruppe herziehen kannst? Ich weiß nicht, ist denn die Punchline von Witzen nicht oft, dass halt sie nicht gerade so politisch korrekt sind, dass sie halt eben Leute offenden? Ja, politisch korrekt, politisch korrekte Witze sind unlustig. Deswegen ist doch Bremergate so gelaufen, wie es gelaufen ist. Weil auf der einen Seite die Leute mit Humor waren und auf der anderen Seite die Leute, die ihren Humor irgendwie schon lange abgegeben haben. Ja, Witzkrüppel, genau. Heute vor dem Supermarkt Krüppelkeile. Was? Krüppelkeile. Ach, Cartman! Ja. Wie geil! Das ist voll Titte. Ja, das sollte man den Leuten eigentlich empfehlen, die so Probleme haben beim Guardian. Zieht euch doch erstmal ein paar Folgen South Park rein. Dann geht's euch sicher besser. Ja, sind ja so Todesgetriggert, dass sie am Ende aus Leben nehmen. Ja, aber du weißt doch, wie das mit Allergien ist, Rubab. Wenn man sich immunisieren will, dann muss man sich so eine kleine Dosis von dem geben. Weißt du? Ja. Und dann irgendwann ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn jemand irgendwie Fotze sagt, weil das hörst du so notwendig beim South Park gucken. Richtig, genau, weil du hast schon vorher so ein kleines bisschen Fotze mal abbekommen. Weißt du, du kennst das alles schon. Ja? Ich meine, wenn die Leute Fotze so abschränken, dann sollten sie vielleicht mal mehr Sex haben. Aber. Ja. Dumm ist es nur, wenn man das jeden Tag macht und übertrieben und dann irgendwann so, weißt du, Tourette-mäßig nicht mehr die Kontrolle drüber hat. So ist dann alles. Gibt es aber auch eine sehr Dr. Huber und dann. Ja. Gibt es aber auch eine sehr gute South Park-Folge drüber. Über das Tourette-Syndrom. Bist du aus meinem Arsch! Wo Cartman das dann entdeckt und dann denkt, er könnte dann damit alles machen. Sehr schöne Folge. Ja. Oh Mann, es dauert noch so lange, bis die neuen Folgen kommen. Ja, ja, Piss aus ihren Arsch, direkt in Kaiser. Ey, Mutterfretze. Oh, oh, hab ich das wirklich gesagt? Das war mein Tourette, tut mir leid. I got my golden ticket. Also es ist ja eigentlich schon ziemlich offensichtlich, wie die sich halt, also die sind ja natürlich schon der Meinung so, ja, Comedy ist prima, aber halt eben nur so die Amy Schumer, Bill Maher Version. Also quasi, du kannst immer noch darüber reden, wie kacke irgendwie deine Freunde sind, deine Familie sind und so. Wenn du eine Frau bist. Also Mario Bartomo, oh Gott, ey. Aber ja. Und du kannst natürlich. Meine Freundin, kennst du? Du kannst auch immer noch darüber reden, wie bekloppt Konservative sind und alle Leute, die halt eben nicht deiner politischen Meinung sind, die nicht zu deiner coolen Medienklicke dazugehören, die kannst du auch alle runterbuttern, wie du willst und irgendwas bei dir behaupten und so und dann sagen so, ja, es ist Satire. Aber halt ja, eben. Er ist doch auch schon Leuten auf die Füße getreten. Also ich kenne jetzt von ihm eigentlich großenteils nur den Religious, aber den fand ich ziemlich großartig. Ja, den, das war ja zu der Zeit, wo er noch Gehirn hatte. Aber ah, okay. Der Typ ist wirklich komplett abgestürzt. Also ich habe jetzt am Wochenende erst wieder, aber ich habe das noch abonniert, quasi den HBO-Kanal, wo sie seine Clips immer drauf tun. Und es geht echt gar nicht mehr. Da war jetzt irgendwie eine Folge, wo er gemeint hat, so, ja, hier, aber Donald Trump ist aber nicht die Schuld von den Linken. Oh ja, alle möglichen Zeitungen behaupten jetzt so, wir hätten ein komisches Klima erzeugt und an den Universitäten könnte man nichts mehr sagen und so. Und deswegen sei es unsere Schuld, dass so eine Anti-PC-Bewegung da irgendwie sich gründet. Aber das stimmt natürlich nicht. Die Tea Party ist schuld und die aber und die. Bill Mayer? Sicher? Hm? Aber der Bill Mayer, der hat doch auch die College SJWs hier beim Namen genannt, also der war doch der noch Ben Affleck irgendwie das Fell über die Ohren gezogen hat. Ja, hat er auch, aber trotzdem, das ist ja immer das Doppeldenken bei diesem Typen, ich komme da auch nicht klar drauf. Er hat immer mal wieder so ein paar lichte Momente und da erinnert er mich halt an, so wie ich ihn früher nur kannte, und dann erzählt er wieder so einen Schwachsinn, genauso wie in seiner Sendung auch diese Leute, die diesen Hunting Ground Film gemacht haben, der da ja so richtig durch den Dreck gezogen wurde im Nachhinein, wo sie den dann bei CNN ausstrahlen wollten und alle Leute irgendwie einstweilige Verfügung erwiegt haben und so. Wo es ja um diese angebliche Epidemie von Sexualdelikten an Colleges ging, mit lauter erstunken und erlogenen Geschichten drin. Und die hat er auch in seiner Sendung gehabt und die haben da einfach erzählt so, ja, hier, es ist schlimm und er immer nur so, oh ja, genau. Und da gab es auch nie eine richtige Stellung oder so in seiner komischen Sendung. Und außerdem ist er auch komplett besessen von dieser ganzen Beschneidungssache und wie toll das doch wäre, Beschneidung, und das ist doch überhaupt alles andere wäre doch kompletter Schwachsinn und man muss doch die Männer beschneiden und so. Das ist halt doch alles. Krass, das wusste ich gar nicht. Ja, da ist er richtig. Also ich habe auch so sein letztes Comedy-Special, das hörte irgendwie damit auf, das war so der letzte Witz da dran und da hat auch kaum einer drüber gelacht und ich finde es halt auch ziemlich ätzend. Und vielleicht soll der mal seinen eigenen Religious noch mal gucken, vor allem die Endbemerkungen dann. Und dann hat er sich auch noch so ein bisschen so an diese Anti-Vaxxer-Bewegung daran gehauen, also so von wegen hier Genitalentfernung. Nee, Impfen. Ach so. Impfen, so Vaccination halt eben auf Englisch. Impfen wäre doch irgendwie problematisch und müsste man doch drüber nachdenken und so weiter und so fort. Dann. Gut, manchmal kann das auch problematisch sein. Die CIA hat auf der Jagd nach Osama Bin Laden in Pakistan Leute geimpft und sie mit einer Krankheit infiziert, damit sie Blutproben entnehmen können, um nach Osama zu schauen. Und dann haben sie aber die zweite Impfung, die einfach dagegen immunisiert, haben sie nicht gegeben, weil sie da die Spur hatten und dann einfach abgezogen sind. Aber neben der Geschichte ist Impfen im Allgemeinen relativ gut. Hast du wieder deinen Hut auf, Abel? Nein, ich kann es nachweisen, ich habe die Dokumente. Aber ja, meinen Hut habe ich auch wieder auf. CIA sind eh die allergrößten Drecksäcke, ja. Ja. CIA und FBI. Die sind komplett von Hydra unterwandert, ich sag's euch. Ach, mich erfreut immer der Gedanke, wenn es mir wieder richtig scheiße geht, freut mich immer der Gedanke, haha, diese ganzen religiösen Spinner werden sich freuen, wenn sie draufgehen und da ist nichts, was auf sie wartet. Das ist einfach schwarz. Was, es wartet aber kein Valhalla auf mich? Das finde ich aber schrecklich. Ich freue mich einfach dran, dass ich nicht Anthony Birch bin. Ja. Nee, mich erfreut der Gedanke, weil die ihr ganzes Leben sich, sag ich mal, zu irgendwas runter versklaven und nur scheiße sind wegen irgendeiner Scheiße, weil sie denken, sie kommen dann in das Ewige und das einzige Ewige, was auf sie wartet, ist nichts. Das ist halt, daran erkennst du, das ist so ein Qualitäts- oder ein fehlendes Qualitätsmerkmal einer Religion, dass halt eben nur für den Tod lebst, ja. Das hast du im Islam, ne, ich spreng mich in die Luft, krieg meine 72 Jungfrauen, das hast du genauso im katholischen Christentum, ja, ich bin ein, muss ein sündenfreies Leben führen, weil dafür werde ich im Jenseits belohnt und so, ja. Das ist Poker und mehr ist das nicht, ja. Ich meine, in der Bibel steht, dass du keine Kleidung tragen sollst, die aus gemischten Fasern hergestellt worden ist. Ja. Und das ist ein Gott, der das Universum erschafft. Religion ist einfach nur Mittel zur Kontrolle. Milliarden von Planeten. Natürlich. Und dann möchtest du, dass eine bestimmte Affenspezies keine Kleider trägt mit gemischten Fasern. Also, ja. Keine Ahnung, weißt du, machst so. Ja, ich denke mal, der hat da ein Template, weißt du? Und dann guckt er einfach auf Randomize und dann wird es eingetragen. Schweinefleisch, gemischte Fasern, Vergewaltigung, Homosexualität und dann wird es einfach, weißt du, werden so Schlagworte auf dem Dings verteilt und dann, der hat ja auch gar keine Zeit für sowas. Yeah. Das Universum dehnt sich ja noch aus, der muss ja ständig neue Sachen absegnen. Also ich gucke mir alle paar Monate mal wieder den George Carlin an, ja. über Gott und Religion und es ist immer noch Money. Yeah. Genau. Somehow Geld hat das nicht so. Powerful, can do anything, can see anything, but he doesn't, he can't handle money. Can't handle money, ja. Einfach herrlich. Einfach herrlich, ja. Ja, das Ding ist auch, glaube ich, das, so wie John Cleese an Extremism, ist das so für Religion das ein perfekt. Einzige Ding, was man braucht. Perfekt. Ja. Aber es ist schon auch ziemlich cool. Ich meine, du tust ein Produkt verkaufen, was es nicht gibt. Also, Das ist das Geilste an Religion, oder? Das ist wirklich. Ich glaube, deswegen funktioniert Kickstarter auch so gut. Top-Tier, ey. Aber echt. Da sind wir aber auch wieder beim Steckenpferd. Das sind diese scheiß monotheistischen Religionen. Ne? Auch diese Heilsversprechen. In der griechischen Mythologie gab es auch die Nachwelt, aber die war nicht erstrebenswert. Ne? Die war langweilig, genau. Das war eine ewige. Das war zwar ein ewiges Leben, aber der bessere Teil lag auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Also es ist nicht dieses, das ist eine Idee, die aus diesen Geschichten rauskommt, so dieses Paradies und so. Aber das, also deswegen ist mir das alles so unsympathisch, weil das alles diesen Fokus auf den Tod legt. Ich meine, in der Bibel steht halt drin, und im Paradies, da wird es niemals zu warm und niemals zu kalt sein. Ja, Wunder was, du bist ein scheiß Wüstenstaat, Nomade, Trottel, der im Mittleren Osten lebt, nachts ist es scheiße kalt, tagsüber mega warm, und dann stellst du dir das Paradies vor, wohl temperiert mit einer Klimaanlage oder was. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, jedes Auto. Oh, ja, und da geht die Klimaanlage kaputt, dann war es das. Ja, vor allem, wie gesagt, darf ich mir das vorstellen? Haben wir dann jeder unser kleines Kabäuschen, wo wir selber einstellen dürfen? Weil der Eskimo, der nebenan bei mir im Paradies wohnt, will es vielleicht viel wärmer haben. Ja. Und ich vielleicht abends ein bisschen kühler. Dann kommst du da an und fragst irgendwie so, ja, aber jeder Mensch hat doch ein anderes Gefühlsempfinden. Und ich sag, dieses Problem haben wir schon vor tausende von Jahren gelöst und dann häuten sie dich im Himmel. Ja, so sieht's aus. Oder es gibt halt so praktisch so wie beim Housing in einem MMO, dass du so verschiedene Viertel wählen kannst. Das mediterrane Viertel, das tropische Viertel. Viertel. Ja. Ich meine, rein theoretisch ist ja das Paradies, hat ja auch nur die Temperatur als Wahloption. Im Grunde ist das Paradies, also Gott steht in der Mitte und dann stehen da 5 Ziegen um Gott herum, die 8 Augen haben oder 7 Augen und alle Menschen stehen hinter den Ziegen und alle rufen die ganze Zeit, Gott ist groß. Aber es ist wohl temperiert. Die ganze Zeit? Ja. Was ist mit Flügeln? Kriege ich welche? Nee, nur die Ziegen kriegen die Flügel. Und es gibt auch noch, was waren es, Löwen. Also die Stelle in der Bibel, die hört sich halt für mich überhaupt nicht an. Ja, aber das ist jetzt egal. Vom Motto, oder ich sag mal, die Lehre, die man daraus zieht, ist am besten die Bibel nicht wörtlich nehmen. Überhaupt Religionen und... Ja, wobei man sagen muss, dass die Offenbarung des Johannes halt auch der Herr der Ringe der Bibel ist. Also ja. Also der Rest ist auch fantastisch mit Feuersäulen und so, aber die Offenbarung des Johannes, Ich weiß nicht, welchen einheimischen Pilz er da verwechselt. Genau, pass auf, wenn jedes Buch der Apostel, ja, ein Film wäre, dann wäre die Offenbarung des Johannes, wäre der Michael Bay, weißt du? Ja, wenn wir den nicht Peter Jackson machen lassen, dann gibt es eine Chance, dass was dabei rauskommt. Weißt du? So richtig Christian Cinematic Universe. Das werde ich jetzt mal pitchen. Das hätte ich bitte gerne. Das werde ich dir mal fragen. Ich hätte bitte gerne die Offenbarung des Johannes in HD, 3D, CinemaScope, weißt du? Aber bitte, also sie sollen auf jeden Fall mit den Leuten aus Japan zusammenarbeiten hier. Ja. Toei und so den Leuten, die sich mit Monstern und so auskennen. Das, ja, genau. Riesenknüller. Das wird riesengeil. Ich meine, wenn schon nur die nur hier die Passion of the Christ von Mel Gibson, dem alten Spinner, wenn das schon so ein Erfolg wird, ja. Stell dir mal vor, wie man die Bibel ausschlachten kann für so einen Offenbarungsfilm, ja. Mel Gibson. Ich habe gestern geil. So gelacht, ich habe mit meinem Bruder Bruno geguckt. Und er guckt sich ja, irgendwann guckt sich Sacha Baron Cohen ja die ganzen Bilder von seinen Vorbildern an und dann der Letzte ist dann und der Führer und dann kommt ein Bild von Mel Gibson. Ich hab so gelacht. Damals. Sehr, sehr lustiger Film. Als Sacha noch Schockwert hatte, ja. Ja, aber der Film ist gut. Also ich kannte den bis gestern nicht. Ich kannte nur alle anderen von ihm, aber den hatte ich irgendwie immer verpasst. Ich bin jetzt bestimmt voll der Blasphemer, voll der Heretiker, aber ich mag den eher so in Rollen wie zum Beispiel den Sweeney Todd und so, weißt du? Ich finde halt Borat und Bruno sind halt einfach dieses Entsetzen in den Gesichtern der Leute. Throw the juice down the well. Ja, ist halt, Cohen war ist halt unbezahlbar. So auch als Ali G. Der ist für mich, also ich mag ihn lieber, wenn er ungeskriptet ist. Er ist auch ein Schauspieler, also gefällt mir, hat mir auch in zum Beispiel hier Hugo sehr gut gefallen. Ja, war ich das Beste an dem Film. Aber ich mag halt diese Unverfrorenheit, mit der er da bei diesen, er setzt sich ja zum Beispiel da irgendwo im Jordanland mit den, Westjordanland mit den Vertretern von Palästinensern und Israelis zusammen und lässt sich dann da von denen betatschen und was weiß ich, das ist so unglaublich. Oder er fährt zur Hamas und schlägt denen vor, ihn zu entführen. Ja. So Sachen musst du auch erstmal bringen. Am meisten habe ich echt über diesen Führerwitz mit Mel Gibson gelacht. Und die Szene, sie zeigen irgendwann ja in so einer Test-Fokus-Gruppe irgendwie seinen Prototypen für eine neue Fernsehshow. Und es besteht eigentlich nur aus ihm und die letzten anderthalb Minuten sind irgendwie sein Penis wie er geschwungen und gefloppt und was weiß ich. Ne? Ja, die Gesichter der Leute, die schon diese ganze Show ertragen haben und dann irgendwie eine einminütige Collage von seinem Penis in Großaufnahme, der dann am Ende computeranimiert Bruno sagt. Ja? Also die haben das Loch am Ende computeranimiert. Und diese Gesichter, ja, dieses... ja, okay, gut, du hast recht, ja, das habe ich gesehen, ich habe auch sehr gelacht. Großartig. Mhm. Ja, doch, doch. Ja, aber das ist halt, guck mal, Leute, oder der Film, der hat ja vor politischer Korrektheit nur so gestrotzt, und der war trotzdem total, aber die Leute sind danach nicht noch abgebrüter gewesen oder verroter oder so, ja, weil die wussten, dass es halt nur Entertainment ist, ne? Ja, und ich meine, das ist ja das Schöne auch, dass Cohen das ausnutzt, dass er Jude ist, um mit diesen Klischees auch Schindluder zu treiben. Ich werde nie vergessen den hysterischen Lachanfall, den ich hatte, als er das Geld nach den Küchenschaden geworfen hat. Ja, bei Borat. Sowas zu bringen, ist einfach so, einfach auch, ich finde, das trägt dazu bei, um ernsthaft mal was zu sagen dazu, das trägt dazu bei, einfach auch diese Tabus aufzubrechen. Ja, und zu sagen, Leute, ja, das ist jetzt eine Zeit lang her und wir müssen irgendwie auch zusammen klarkommen, auch in Zukunft. Ja? Wir sind uns alle einig, dass das sowas nicht mehr passieren darf. Wie ein Tyler, the Creator zum Beispiel, ist ein Rapper halt in Amerika oder auch allgemein Musiker, macht ja nicht nur Rap, der auch immer so wieder sagt, so von wegen, ne, dass er es schlimm finde, wenn auch so Weiße in seinem Freundeskreis auch Nigger sagen, so, weißt du, weil er will einfach diesem Wort diese Kraft entziehen, während andere diesem Wort immer weiter diese Kraft halt geben wollen. Mhm. Wo ich denn auch auf seiner Seite bin, weißt du? Ja, Hip-Hop hatte das Wort ja auch schon relativ weit aus dem Ding rausgeholt, bis halt die Herrschaften angefangen haben, auf einmal wieder ein Problem draus zu machen. Ne? Siehe ja, hier Django halt wieder, und solche Sachen. Ja. Nee, bis, weißt du, Nigger war einfach, weißt du, zuerst war es eine Beleidigung, dann wurde es von Rappern benutzt, um sich gegenseitig zu, weißt du, so wie Alter zum Beispiel, so wie, ja. Dann sagt, ey, Alter. Oder du, so was wie, du bist mein Freund, du bist mein Homie, bei denen war ja, es. Ja, so eine Art, du warst mein Nigger und so, wir sind halt die gleichen und wir haben, und na, du das schwang noch dieses Jahr, wir wurden halt unterdrückt, aber wir sind Brüder so mit, weißt du, das schwang damit. Und dann haben dann aber diese ewig Empörten das Wort neu für sich entdeckt und haben es halt eben als Werkzeug wieder entdeckt, um sich halt aufregen zu können, um sich halt, um halt zu sagen, guck mal, wir sind ja so wahnsinnig unterdrückt, wie kannst du nur Nigger sagen, ja? Also quasi aus dem beleidigenden Kontext genommen, es entkräftet und dann aber wieder politisiert, weil man halt eben dadurch. Da gab es auch eine lustige Folge, ein lustiges Video von Stephen Chowder, möchte man von ihm halten, was man will, aber das fand ich ganz lustig. Da war halt irgendwie an so einem College oder so und hat dann da Leute wegen Wörtern, die irgendwie verboten werden sollten, ne, so Progressive Speech und so halt gefragt. Die sollten die Wörter halt vorlesen irgendwie für ihn, haben auch alles vorgelesen, Fag, Kike, so die ganzen Sachen, ne? Aber Nigger nicht, da haben sie die ganze Zeit immer N-Wort gesagt, das N-Wort. Echt? Da hat er sie dann halt auch so gefragt, warum kannst du Fag sagen, aber sag ich mal nicht das N-Wort? Wie kann ich also, nicht sagen? Ich denke dann eher immer so an National Socialism, keine Ahnung, nicht an das N-Wort, ja. Ja, also keine Ahnung, N-Wort ist halt schon so Nissan. Ja, es ist halt so, ich weiß nicht, es ist schon eine komplette Perversion. Ich meine, ich hatte in meinem Freundeskreis früher immer einen Schwarzen und der hat halt immer gesagt, wenn du zum Beispiel ein Sixer Bier mitgebracht hast oder eine Flasche Schnaps, hat er immer gesagt, ah, mein Neger. Und dann, keine Ahnung, das ist dann halt in unserem Freundeskreis, das ist halt rumgegangen. Wenn jemand irgendwie Snacks oder Pizza mitgebracht hat oder Bier, dann war es halt immer so, ah, mein Neger, so, keine Ahnung. Und ich glaube, das war einfach, dass das Wort so aufgekommen ist in den 80ern oder so war das, wa? 80er, 90er. Das war so eine Gegenreaktion gegen die erste politische Correctness-Welle, glaube ich. Ne? Da war das auf einmal verboten, das Wort, und dann hat man es benutzt. Ne? Ja. Vorher hat es da kein Schwein. Ja, vor allem ist das auch so eine Banalität, wenn du sagst das N-Wort. Ja, du sagst es ja am Ende, nur du lässt halt einen Teil davon weg. Der andere weiß im Hirn genau, was du gesagt hast. So, das ist so. Ja, aber er weiß auch, dass du ein guter Social-Justice-Mensch bist. Ja, du kennst dich ja ein bisschen mit Hip-Hop und Rap aus und so war das eigentlich. Also ich hatte mal kurzfristig den Eindruck, dass halt Rap wirklich ein großes Problem mit politischer Korrektheit hatte, eine Weile lang. Und deswegen halt dann ja auch diese Explicit-Lyrics-Aufkleber auf die Alben. Musik allgemein, das mit Explicit-Lyrics, das kam ja nicht nur wegen Rap, da war ja auch Twisted Sister, wurde ja auch dafür in die Mangel genommen. Und da gibt es auch die ganzen Sachen, wenn dich das interessiert, gibt es auch auf YouTube hier den von dem Twisted Sister oder Frank Zappa hat ja auch von der Kommission gesprochen zu dem Thema Musikzensur. Da gab es denn das ja irgendwie, ja schon ewig. Hieß die Liste irgendwie so Filthy 20 oder so, was denn ja so 20 Lieder waren, die auf jeden Fall dann verboten werden sollten. Da war Twisted Sister dann mit We're Not Gonna Take It, glaube ich, dabei. Oh ne, einen ganz anderen Song, wo es, keine Ahnung mehr, ich würde da jetzt nur raten, worum es ging, aber kann man sich eigentlich auch mal reingoogeln, wenn es einem interessiert. Ja, und auch gerade dieses Video vom Zappa ist wirklich auch, das wurde auch unter Gamergate 100.000-fach verlinkt eigentlich, weil das halt auch passt, weil er sagt halt auch, das hier zerstört die Kreativität, ihr Arschlöcher. Ich meine, das Ding ist halt, nehmt Fuck als Wort. Das Wort gibt es seit 535 Jahren. Kannst du das nachweisen, dass es das Wort Fuck gibt? Man wollte es immer verbieten und aus dem Wortschatz rausnehmen. Und im Englischen kannst du sagen, fucking loser, I'm fucking with you, fuck you, you fucking fuck. I will fuck you up. What the fuck ist das? Also, weißt du, das Wort ist immer größer geworden, desto mehr du versucht hast, es aus dem Wortschatz rauszubringen und auch Wenn das Wort rausgepiept wird, wird es auch so gepiept, dass du noch weißt, dass jemand Fuck sagt, aber du piepst das Wort raus. Und dann denke ich mir so, das ist so diese ungeheure Schizophrenie, was zu sagen, aber es doch nicht sagen zu wollen. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, beim Starbucks dir einen Kaffee holst, der dann aber Fair Trade sein soll, in so einem riesengroßen Unternehmen und aber soll Fair Trade sein. Und genauso ist diese politische Korrektheit mit den Wörtern, dass du ja dann eigentlich jeder weiß, was gemeint ist. Der das ist so wie kleine Kinder, die irgendwie ganz dilettantisch bescheißen wollen, wenn du denen eine Riegel gibst, weißt du? Hm. Wenn du denen irgendwie sowas sagst wie, keine Ahnung, mir fällt kein gutes Beispiel ein, aber dass halt eben so die Regeln zwar erfüllt werden, aber man hat es halt, ja. Sind sie sich sicher, Sir? Weißt du? Das ist so nach dem Motto, dass sie keinen Dollar haben. Jetzt weiß ich ein gutes Beispiel. Ich weiß ein gutes Beispiel. Das ist so wie dieses Ich fass dich nicht anspiel. Kennst du das? Hast du es mal mit einem Geschwister gespielt? Wenn man halt einen Finger kurz vors Gesicht hält und so und die dann so sagen, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an und ich fass dich ja nicht an, ich fass dich ja nicht an, weißt du? So die ganze Zeit mit dem Finger vorm Gesicht. Genau so ist es. Ja? Ja, und dann noch ein Buch werfen oder so und sagen, ja, ich habe die aber nicht angefasst. Ja, so eine Art. Mich erinnert es auch wieder an South Park halt, an diese Geschichte mit dem Dollar bei Whole Foods, wo ja. Randy immer bei Whole Foods einkauft und er soll am Ende immer einen Dollar für hungernde Kinder mit abgeben. Und er will das eigentlich am Anfang nicht, macht es dann aber doch. Es ist halt so ein Virtue Signaling. Ne? Ja. Ich kenne dieses dreckige Wort, aber ich benutze es nicht, weil ich bin ja einer von, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte. Ja, das ist Bullshit. Ich bin einer von den Menschen, die sagen, alle Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben, sollen wir benutzen, ja, weil sonst würden wir es uns ja unnötig schwer machen und deswegen, und da gehören Worte wie Fuck und Arschloch und Wichser und so gehören genauso dazu. Das ist ja das Lustige, dass das Englische hat Fuck und wir haben Scheiße. Das ist die Frage, was das über unsere Völker aussah. Das ist ja eh, also der englische Raum hat viel mehr sexbezogene. Also das klingt auch lustig, Wörter. Oder? Wenn man so sagt, was zum Fick bin ich sehend? Fick den verfickten Ficker. Ja. Ja, das ist das. Das Ding ist halt auch, wenn du dich daneben benehmen möchtest, dann kannst du das auch mit politischer Korrektheit machen. Von der Idee her soll dir der andere Sprachsatz beibringen, dich weniger als Arschloch aufzuführen, aber du kannst dich genauso als Arschloch aufführen und die Vokabeln von der politischen Korrektheit verwenden. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Natürlich ist ein politisch inkorrekter Humor von jemandem, der es wirklich böse meint, kann ziemlich verletzend und abartig sein. Das Ding ist aber, wenn jemand politisch korrekten Humor verwendet und dann auf jemanden wirklich drauf eingeht, nicht als Comedian, sondern in der zwischenmenschlichen Beziehung, kannst du die Leute auch ziemlich fertig machen. Und im Grunde sollte einfach nur die Regel lauten, sei kein Arschloch, aber nicht verwende das Wort Arsch nicht oder Loch nicht, keine Ahnung. Also, ja, das ist, es geht einfach wieder so zu so einer individuellen Basis wieder zurück, ne, wo halt ne, jeder Mensch ist anders, ne, und dann respektiere einfach, wenn einer das nicht gerne hat, dann der macht's halt nicht, weißt du? Es geht eigentlich darum, was ich den Leuten halt eben unterstelle, was sie in ihrem Kopf sozusagen denken, während sie irgendwie reden. Also das war ja auch, es gibt auch so ein von George Carlin, der hat ja auch mal über politische Korrektheit geredet und das geht so ein bisschen in diese Richtung. Dass er sagt, es ist quasi den Leuten sozusagen unterstellen, dass sie irgendwie niedere Absichten hätten. Und das sieht man auch in dieser Böhmermann-Geschichte, wo es dann irgendwie heißt, so ja, das hat ja einen Kontext und was er da sagt, das ist ja dann irgendwie wieder wichtig, so weil es ja gegen irgendwie geht, der Macht hat oder dieses ganze Zeug, ne, wie sich das dann alles zurechtlügen im Vergleich zu jemandem, der irgendwie sagt, Flüchtlinge sollen alle ertrinken oder so. Da fragt ja dann auch keiner so, ja, meint er das jetzt mit Augenzwinkern oder ist das einfach nur Frustration oder irgendwas, ne, da versucht ja auch niemand irgendwie da dem dann das zu relativieren und irgendwelche guten Absichten zu unterstellen. Sondern da ist man sich dann sicher, dass man den Leuten dann schlechte Absichten unterstellen kann. Und ja, das ist, glaube ich, eher so der Knackpunkt bei der Sache, dass man sich das dann so zurechtbiegt, wie es gerade geht, genauso wie mit diesem Arschlochbegriff. Ne? Da bin ich auch schon drüber gestolpert in diesem Vortrag von Frau Wiczorek letztes Jahr bei der Republika, wo sie ja auch gemeint hat, die Arschlöcher sollen aus dem Internet. Und dann da angefangen hat, von Zoe Quinn so zu erzählen, ne, wo ich mir auch sagen kann, so für mich sind das die Arschlöcher, die aus dem Internet sollen. Ja. Das sind halt die Egoistischen, die das Internet so haben wollen, wie sie es alleinig wollen. So, das sind für mich die größten Arschlöcher. Und deswegen kann man das halt nicht einfach so sagen. Ne? Und deswegen ist es dann halt eben besser zu sagen, so, wir haben diesen offenen Raum des Internets, wo sich jeder überlegen kann, ob er da irgendwie zuhören will oder so, was er sich irgendwie durchlesen will, womit er sich beschäftigen will. Und da kann man eigentlich wirklich Anarchie machen, was die Meinungsäußerung angeht. Da kann man sagen, es ist einfach jetzt alles erlaubt, weil dann hat man auch diesen Widerspruch nicht mehr, dass man irgendwie sagen muss, so den einen unterstellen wir jetzt, dass sie das so meinen, den anderen unterstellen wir jetzt, dass sie das so meinen. Ja, ich meine, der Böhmermann hätte halt auch nicht ein Gedicht für den Netanyahu schreiben können. Also, ein ähnliches Gedicht, das wäre niemals durchgegangen. Und da muss ich halt sagen, hey Leute, also meine persönliche Meinung ist, du darfst alles sagen und alles so, ich habe da persönlich sehe ich da, dass da überhaupt gar keine Grenze sein soll. Aber ich finde halt dann immer das Lustige, wie das dann in der aktuellen Gesellschaft ausgelegt wird. Auf den Türken kannst du noch da drauf flamen, und aber wenn du sagen würdest, Netanyahu tut Kurden unterdrücken, würde jeder sagen, ja, da muss man aber differenzierter betrachten. Nee, muss das hier nicht unbedingt. Also keine Ahnung. Leute, der Spiegel hat frohe Nachrichten. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, was ich eingeblendet habe? Okay. Sommer der Kulturen hat begonnen. Ja. Okay, muss man, ja. Die Z. Oh, fuck, echt. Das ist, sorry, also ich meine, ich habe einen ziemlich fiesen Humor, deswegen habe ich jetzt gerade mal darüber gelacht, so, ja, aber ey, wirklich ohne Scheiß, ne, seitdem diese Geschichte rausgekommen ist mit Köln, ja, jeden verdammten Tag gibt es irgendeine Nachricht, ey, weißt du, nicht einmal einen Tag Pause oder so, ja, es ist so lächerlich, ja. Und gab es da nicht in Köln auch noch so eine Refugee-Welcome-Antifa-Gruppe, die irgendwie im Oktober oder November auch schon eine Welcome-Party veranstaltet hat und sich dann übelst distanzieren und entschuldigen musste, weil halt so was wie an Silvester halt auch da vorgefallen ist und man das aber halt klein gehalten hat, damit man ja keine Anti-Refugee-Propaganda in den Medien liest. Also, ja, ja. Oh, aber immerhin, zwei von ihnen seien türkischer Herkunft, beim dritten Verdächtigen sei die Herkunft noch ungeklärt. Der war hundertprozentig Deutscher. Der war hundertprozentig Deutscher. Komisch. Ja, ich meine, das ist, man liest so oft, ja, man liest doch so oft von gemischtrassigen Gangs, ja, ständig. Das war jetzt übrigens auch fieses Sarkasmus. Also ich finde das schon mal ziemlich extrem, dass überhaupt wegen zwei Personen so ein Artikel geschrieben wird, aber naja, gut. Also, da könnte man sicherlich 100.000 Artikel schreiben, wenn wir jetzt bei jedem irgendwie einen Artikel schreiben, der irgendwo wegen irgendwas angegangen wurde. Ja. Also, dann stelle ich mich eine halbe Stunde in Hannover in die Innenstadt, dann kann ich auch einen Artikel schreiben oder irgendwen. Also, ich wurde sexuell belästigt, als ich von der Republika zurück nach Stuttgart bin. Da war ich am Bahnhof in Berlin. Da wollte eine Obdachlose eine Zigarette von mir schnorren und ich hatte aber keine Zigaretten mehr. Dann hat sie mir ihre Brüste gezeigt, in der Hoffnung, dass sie dafür eine Zigarette bekommt. Das ist Berlin. Ja. Das ist ja furchtbar, aber beschreib doch mal die Brüste. Ja, die hatten so Hängestreifen, weißt du, die waren nicht mehr ganz so fresh. Schon so ausgelutscht, ne? Ah, schade. Waren schon ein bisschen am Hängen. Rauchen. Ja. Hör doch auf, es war doch ein dicker Mann. Oh, eine Frau belästigt dich so sexuell. Ja. Gelogen. Ach, jetzt hör doch auf, Huber, Mann. Allem, weißt du gar nicht einmal sexuell belästigt werden, Mann. Wie they sich definieren. Ah. Wie kommst du überhaupt dazu, Alter, die als Frau zu bezeichnen? Du weißt doch gar nicht, für was für ein Geschlecht sie sich identifiziert. Wie die sie identifiziert, ja, echt mal. Ja, das war jetzt Hate Speech und dafür möchte ich mich entschuldigen. Ja, hoffentlich. Sonst geht's sofort ab ins SJW-Buch. Dieses Entschuldigen ist so patriarchal. Ist ekelhaft. Alter, Eddie Smalls wieder. Jan Böhmermann ist übrigens ein riesiger Hurensohn. Bester Mann. Ich glaube, so groß ist der gar nicht. Ja, Ding, das Böhmermann-Gedicht wurde jetzt im Bundestag nochmal vorgelesen von irgendeinem Abgeordneten die Woche. Behinderte sind witzig. Naja, die Merkel fährt doch auch immer zum Pol, wenn sie sich ein Bild von der... Da müssen die auch mal so ein Gedicht dann... Die können das sicher nicht zu Hause... Die können doch nicht googeln, glaube ich. Die Google-Maschine. Die lassen sich den Link ausdrucken. Ja. Schweinerei. Von ihren Kindern dann einscannen zu Hause. Was? Da gab es doch auch, wie hieß die Tussi nochmal? Julia Schramm, die dann einen Vortrag über Merkel hält. Kein einzigen kritischen Punkt zu Merkel irgendwo aufführt, sich irgendwo mit der Politik auseinandersetzt, aber meint, ja, wenn sie was Peinliches macht, wie zum Beispiel einen Hering in der Öffentlichkeit essen, dann ist das danach kein Thema in den Medien. Und dann denke ich mir, damit Merkel wiedergewählt worden ist während der Fukushima-Krise, zahlen wir Vattenfall 3 Milliarden Euro. Vielleicht wird das ein Thema, aber nein, wir reden über den Hering, den eine scheiß Politikerin fressen tut. Warum soll sie das nicht in der Öffentlichkeit tun? Ist sie irgendwie... Ja, dieser ganze Vortrag war komplett nur Personenkult. Da hat sie da aus ihrem komischen Buch vorgelesen, das war wieder so richtig Julia Schramm-Niveau. Also ihr müsst das mal googeln, es gibt so ein herrliches Video von so einem Christen hier, Tacheles, das war so eine Sendung bei Phoenix von der Kirche. Und da ist sie mal aufgetreten und da haben sie so ein Video mit ihr gedreht, wo sie da irgendwie in irgendeinem Bus in Berlin durch die Gegend eiert und irgendwie auf ihrem Handy rumtwittert. Den haben wir doch mal zusammen im Stream geguckt, glaube ich. Den haben wir nicht im Stream geguckt, den hatte ich mal rumgeschickt, glaube ich. Den hast du umgeschickt. Und auf jeden Fall meint sie dann da so, so, meine Leute um mich herum haben auch schon mal besser gerochen, twittert sie dann da so raus. So richtig erwachsen. Und die Frau ist so lächerlich, es ist unmöglich. Und jedenfalls, ja, dieser Vortrag, es ist so richtig so, wie sich solche Leute da Politik vorstellen. So irgendwelche Menschen, die Menschen, wir reden die ganze Zeit nur von den Leuten. Wer sind die schlechten Leute, wer sind die guten Leute? Und kein Mensch unterhält sich über irgendwelche Inhalte. Weil so nach dem Motto, ja, es ist ja eh schon alles klar. Also, ne, wir wissen ja schon, was richtig wäre. Und deswegen brauchen wir uns jetzt nur darüber unterhalten, was irgendwie die guten Leute sind und was irgendwie die schlechten Leute sind. Das kommt mir richtig so vor. Wo du dann aufzählst, so ja, die Merkel hat 35 Leute in ihrer Online-Redaktion, damit sie sich gut positionieren kann vor dem Bürger, weil der Bürgerdialog wichtig ist. Und dann denke ich mir so, ja, nee, es geht halt doch eher so Führer und Personenkult, damit die oberste Person im Staat nahe an dir dran ist. Zwar tut das Parlament alles entscheiden, aber wir müssen Merkel trotzdem als einfach in einem Personenkult verehren. Also ich fand den Vortrag einfach so furchtbar schleimig, keine Ahnung. Ja, das war auch nur Vorlesen aus ihrem furchtbar schleimigen Buch. Also wenn man was furchtbar Schleimiges haben wollt, dann guckt euch das schleimige Buch an. 50 Shades of Merkel. Ja, allein der Titelklose verdient so ein Tritt ins Gesicht. Ja. Also, ich bin ganz originell. Ich mache jetzt da 50 Shades gerade so bekannt. Jetzt mache ich so 50 Shades of Merkel voll lustig und so. Was? Und die Julia Schramm, also auf der Republika, jeder hat, wenn es für irgendwas Fanfiction gab, das wurde jedes Mal erwähnt und die Julia Schramm meinte auch, ja, es gibt ja auch Fanfiction von der Merkel und mit Hollande. Und dann denke ich mir so, ja, ich will es jetzt nicht ganz so böse meinen, aber es gab schon auch mal einen Grund, warum ihr nicht wählen durftet. Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Ich finde es halt echt erbärmlich. Also, das ist sowieso das Geilste in dieser Sexualisierungsdebatte, wie Frauen hier anscheinend immer sexualisiert und so werden, Alter. Guck dir mal an, was es Fanfiction von männlichen Schauspielern, Charakteren in Videospielen, alles Mögliche gibt. Die werden immer schwulifiziert von euch. Nein, das ist jetzt auch noch ein böser Kommentar. Ich möchte auch, dass sie Julia auch wählt, aber ich... Ach, ja, ist klar, das ist klar, aber zu dieser Fanfiction-Sache halt, das ist halt so. Oh. Ja, also weißt du, einfach nur, keine Ahnung, das ist intellektuelle Horror-Freak-Show. Das ist so, ja, ich hatte ja letztes Mal schon berichtet, dass Jasmina Banaschuk alias Laser Uschi der Vortrag über Fandoms ähnlich war, nur halt über die ganze Länge. Und ich habe vorhin auch nochmal die Kommentare gecheckt unter ihrem diesjährigen Republika. Vortrag, der hat irgendwie 5 Kommentare und alle 5 sind so, was für ein nutzloser Vortrag oder wie wär's, wenn du auch irgendwie Daten hast oder was willst du, einen Job als Gender-Expertin? Sehr lustig. Also ja, die Kommentare werde ich mal im Auge behalten, das ist sehr unterhaltsam. Es gibt eine Hoffnung. Also. Ja, das war ja auch wieder so witzig, wo sie da am Anfang irgendwie meinte, es werden ja auch teilweise Daten viel interpretiert, wo dann Leute fälschlicherweise als Terroristen bezeichnet werden. Ich dachte, ja geil, du Fräulein hier netzgegennazis.de, GEMA geht, die Hassgruppe, Ich würde so gerne Geld haben für eine Datenbank zur Hasssprache im Internet. Ja, wo sie dann so meinte, so ja, die Leute, die Datenbanken bauen, müssen diverser sein, so da müssen mehr Frauen drin sein, damit das nicht ein Bias hat. Ja, für sie müssen da nur Frauen drin sein, damit es nicht ein Bias hat, ne? Die Logik muss man verstehen. Es ist kein Vielleicht Argument. Sollte man das Bias aus ihrem Computer entfernen, das würde helfen. Aber das ist kein Argument für die Gleichwertigkeit der Frau, wenn ein Bias entfernt wird, wenn eine Frau mit dabei ist. Also, ich meine, Arbeit ist immer gleich. Also, theoretisch kann eine Gruppe von 10 Frauen die Datenbank gut machen oder eine Gruppe von 10 Männern oder 5 Männer und 5 Frauen. Und was ist, wenn eine von, oder Gott behüte, mehrere der Ingenieurinnen internalisierte Frauenfeindlichkeit haben durch die Bestrahlung mit dem Patriarchat, dann muss man doch eigentlich vorher klarstellen, dass die auch auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Naja, also das kannst du das dann nicht auch einfach nur an der Vagina festmachen. Das kannst du doch auch ganz ohne Probleme hinterher auch noch feststellen. Du musst einfach nur gucken, ob die Daten, die hinterher bei rauskommen, der feministische... Ja, aber dann ist das Kind doch in den Brunnen gefallen. Ja, wenn das die macht Studie doch nichts. Damit kannst du das doch dann wieder diskreditieren, indem du dann einfach sagst, naja, da war halt ein BIOS jetzt drauf, so die Leute, die sind ja gar nicht, die haben ja interne International. Internalisiertes Internet. Ja. Aber ja. Netzpolemik.org. Hier, Leck mich hat geschrieben, Julia Schramm ist ein Argument für Eugenik. Oh, leider geil. Nein, das ist auch fies, keine Ahnung. Ich will nicht alle Leute von der Republika nur so pauschal wegflamen. Aber es ist halt echt schwer, von den durchschnittlichen Vorträgen, die sie halten, sie nicht zu pauschalisieren. Also, es ist einfach nur in jedem Vortrag, es ist irgendwas mit Fanfiction und wir brauchen mehr Homoerotik und keine Ahnung. Wozu? Das sage ich als Schwuler, wozu? Ja, in Big Data, warum auch? Hör auf, mich so zu vermarkten, Alter, ihr Fotzen, ich will meine Ruhe haben. Ja. Weißt du, dir sollte einfach mal jemand Liebe organisieren. Nee, weißt du, das ist wie wieder, da können wir wieder zurück zu South Park kommen, da gibt es ja die eine Folge, habe ich auch schon mal den Punkt gebracht, ne, die diesen Fötus im Gesicht hat und die dann da die ganze Zeit ins Spotlight gezogen wird, aber das gar nicht will. Genauso ist das mit der Republika. Ich meine, guck dir die sprechen über Diversity, guck dir die Leute an, die waren alle weiß. Nee, ja, der Schwarze, der über ISIS gesprochen hat, war... Ja, genau, ja, der war dunkel. Wir haben halt die Quotenjäger sozusagen. Die Hybra, die haben wir ja echt letzte Woche auch völlig vergessen. Ja, es ist jetzt so ein Minimalanteil. Ich rede aber auch so von den Zuschauern und so. Und ich meine, guck dir Polygon an. Heulen auch die ganze wegen Diversity rum, werden, glaube ich, 80% ihrer Mitglieder, also ihrer Redakteure, was auch echt, Hurensöhne auch alle weiß sind. Ja, aber das Virtual Signaling spricht sie doch von der Sünde frei. Ja, am Arsch. Ich konnte ja, nicht daran sagen, dass die dann immer sozusagen. Das sind halt. Für mich sind das die wahren, sag ich mal, auch so Homophoben, weil das irgendwelche, ja, die straightsplainen mich sozusagen. So, die wollen mir sagen, oh, was mich empören soll. Und wenn mich das nicht empört, dann bin ich doof, sozusagen, weißt? Dann kann ich ja nicht wirklich schwul sein. Wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass so Kulturveranstaltungen, Museen, Oper, keine Ahnung, der ganze Kram, dass das auch in Deutschland eigentlich eine sehr weiße Angelegenheit ist. Ne? Das, ja, ist so. Einfach, da gehen nicht so viele. Ich habe im Theater jahrelang bedient. Ich weiß, wie die Quote für Leute ausländischen Aussehens zumindest im Theater ist. Ne? Und also, ja, kommt das darauf an, dass weil da so viele abgelehnt werden oder weil sich da so viele gar nicht erst bewegen? Nee, ich meine jetzt nicht unter den Akteuren, ich meine Zuschauern einfach. Zuschauer. Also das ist auf der Republika nicht anders, weil halt nun mal diese Schicht, die sogenannte etablierte Hochkultur, klassische Musik etc. pp. Und diese Hipster, die danach wachsen, die sehen sich ja als was Ähnliches. Ja? Und die leben in genau so einer Bubble, sie haben die Kohle, um solche Republikas zu machen, wo sich alle irgendwie ganz toll finden. Die anderen haben halt Bayreuth wo sich alle ganz toll finden und so. Und diese besser dotierten Kulturen, da haben Ausländer in Deutschland wenig Anteil dran. Das meine ich. Ja. Und das bestätigt ja die Republik. Also das trifft Nagel sehr gut auf den Kopf. Das Ding bei der Republik ist, die haben alle ein Stück weit Geld und haben alle ein Stück weit höhere Bildung und dann tun sie so einen Code etablieren, mit dem sie sich von jeglicher Art von Pöbel und von anderen elitären Gruppen abgrenzen. Adel, nur in einem anderen Gewand. Ja, wortwörtlich. Geldadel ist das. Ja. Das ist aber, ich meine, das ist die Entwicklung, haben wir ja sowieso. Ich meine, jeder weiß, wie viel Prozent der Weltbevölkerung wie viel Geld besitzen. Also, wo ist der Unterschied? Ob wir die jetzt mit Herr Baron anreden müssen oder mit bitte, bitte gib mir einen Arbeitsplatz? Ich sehe da nicht so einen großen Unterschied halt. Ich meine, also schon allein einfach nur die Verschwendung von Ressourcen, eine Republika zu veranstalten, über so hirnlose Themen zu sprechen, auf so oberflächlichem Niveau. Ich meine, selbst Fanfiction, da kannst du auf hohem Niveau drüber reden, aber die Vorträge sind so unglaublich schlecht recherchiert, die dort vorgetragen werden. Oh, und der Veranstalter hat noch so viel Geld dafür, und ich dann schon so mehr, ihr seid hier nur, damit ihr euch treffen könnt, um zu zeigen, dass ihr die Besseren seid. Euch geht es nicht um die Vorträge, es geht hier um Netzwerken und um sich besser zu fühlen. Das ist nichts anderes wie eine Kirche, wie ein Kult. Die Schaltstellen, und die Schaltstellen des Feuilletons und der Kulturspalten und solche Sachen zu erobern, wo man gemütlich von einem Häppchenempfang zur nächsten Plattenvorstellung gondeln kann. Ja, die sind ja auch noch alle da, ne? Das ist ja auch noch ein großes Medientreffen. Und es hängt ja auch schon allein damit zusammen, dass auch der Herr Becke da ja auch, also der Gründer von der Republika, ja auch in diesem Medienabteilung Berlin-Brandenburg da irgendwie drin sitzt. Also, ja, auch wenn das unseren Hörern natürlich den regelmäßigen aus den Ohren kommt, man darf nicht vergessen, Mercedes, Google, Microsoft, diverse Landes- und Bundesmittel, was da alles von wem auch immer reingepumpt wird, dazu diese vom Pallenberg aufgedeckte Geschichte mit den Leuten hinter Adblock Plus, dass die da offensichtlich irgendwie über Mauscheleien an Panels gekommen sind. Das ist so widerlich alles schon. Und ja, also sie haben, wahrscheinlich haben aber auch so Leute wie die Deutsche Bank und Mercedes und Co. gedacht, cool, die können wir eigentlich einsacken. Die glauben jeden Scheiß. Sagen nichts, was irgendwie revolutionär sein könnte. Also von Deutsche Bank weiß ich gar nichts. Wo sind die da schon? Die Deutsche Bank hatte selber die haben getwittert, hör unser Dingsbums auf dem und dem Panel. Okay. Und so. Chancen irgendwie, die hatten glaube ich auch einen Stand, irgendwas mit Chancen, bla. Also, das kann gut sein, ja. Ich finde die Deutsche Bank finde ich gut, die gibt auch den Kurden im Syrien-Konflikt die Chancen, ihren Kredit zurückzuzahlen, mit dem sie sich deutsche Waffen kaufen konnten. Echt, das ist sehr nett. Dass die auf der Republika sind. Das sind auch die, die während der Finanzkrise als 100 Millionen Menschen mehr gehungert haben und wir 1 Milliarde Hungernde hatten, Werbung mit Spekulation auf Nahrungsmittel gemacht haben. Ich finde es super gut, dass die Leute mit der Republika zusammenarbeiten. Deswegen kann ich dort alles sehr ernst nehmen, wenn sie über soziale Gerechtigkeit reden. Also, am geilsten fand ich ja, was Heuchelei auch angeht, PayPal in Amerika, weißt du, die da irgendwie. Wie war North Carolina oder welcher Staat war das hier wegen diesen Toiletten und da darf ja nur das jeweilige Geschlecht rein? Keine Ahnung halt, ne? Die haben da halt einen riesen Aufstand gemacht, ne? Auch dagegen gehetzt und so gegen dieses Gesetz und blau und dies und das. Ne? Aber guckst du an, wo PayPal Geschäfte macht und auch ihre Niederlassung und so hat, ne? In Ländern, wo du für Schwulsein gehängt wirst. Ja. Ist diese ewige, so, weißt du, die sagen halt, die reden halt nur, aber tun nicht das, was sie auch sozusagen anprangern. Es ist für mich nur Machtgenerierung. Da ziehe ich mir gern meinen Aluhut auf, da kommt mir sowas wie die Republika einfach vor wie so eine Controlled Opposition, die dazu da ist, jegliche echte Bürgerbewegung klein zu hauen. Nee, ist es nicht. Ich weiß, aber ich liebe einfach den Aluhut. Ja. Aber man kann aber auch alles umwidmen. Mit der Zeit kann man Sachen auch übernehmen. Dann bezahlt man hier was und da was. Aber dafür habe ich Dafür habe ich solche Leute einfach schon in Aktionen erlebt und ich weiß auf jeden Fall, dass die nicht, also diese Idee von wegen, ja, die kommen jetzt hier alle an und da wandern und so, die gibt es in irgendwelchen Parteien und so, ist das gang und gäbe, wird eine Nase lang irgendwie erzählt, weil es halt prinzipiell ja auch irgendwie möglich wäre, aber. Aber du hast es doch mit eigenen Augen gesehen bei der Ja, progressiven Plattform. ich habe solche Ideologen halt eben gesehen, die wirklich aus Überzeugung diesen Kram da irgendwie vorstellen und auch immer noch vorstellen. Die haben ja damit nicht aufgehört, jetzt wo sie überall rausgegangen sind und gesagt haben, wir mögen nicht mehr. Und die glauben das schon alles, diesen ganzen Quatsch, den sie da irgendwie erzählen. Also Ich meine, wenn ich ein teilweise Unternehmer ist bin es und mir die. Betrügerei zum eigenen Nutzen, aber so prinzipiell sind die schon der Meinung, dass sie halt auf der guten Seite da sind und so dieses Übliche, was wir bei GEMA geht, ja auch kennen Das auf mit jeden Fall. Aber ich würde als Unternehmer würde ich mir denken, okay, ich habe die Linke, die wollen, dass ich mehr von meinem Gewinn abgebe. Ich tue jetzt die Linke, die kein anderer Linker mag, die Antideutschen und Superfeministen, die Gender-Ideologen, die tue ich jetzt finanziell ausstützen. Und dann kann sich die Linke gegenseitig an den Sack grapschen und die kriegen keine Opposition zustande und die werden mich auf jeden Fall in Ruhe lassen, wenn ich den Teil von denen finanziere, den sie nicht haben wollen. Also das heißt sozusagen. Das kann sogar gut sein, dass sich das überdenkt und dass sie da auch die dämlichen Opfer davon halt eben sind mit ihrer ganzen, weil das sind ja keine Strickpullover-Leute, die da rumsetzen. Ne? Das sind ja alles irgendwelche Consulting-Heinis mit einem Silberlöffel im Mund. Und klar, die stehen da voll drauf auf diesen ganzen Big-Business-Scheiß, dass sie sich da überall anbiedern können und so. Und deswegen, also wie ich ja schon gesagt hatte, in dem ersten Republika-Video hatte ich auch pausenlos diesen Cartoon eingeblendet von Ben Garrison. Ne? Also das ist wirklich das, was meines Erachtens nach diese ganze Bewegung richtig charakterisiert. Das hat der Sargon da schon gut in Auftrag gegeben damals. So dieses von wegen, so ja, hier alle Leute, das ist offensive, was die machen, so unterdrückt die mal für uns. Und dann halt eben die Regierung und diese Big-Business-Leute, die dann sagen, so ja, das gefällt uns. Das machen wir gerne. Das ist Da können schon wir einen klar. Nutzen draus ziehen. So, Also Leute, das. aber da ist jetzt schon. Ich schneide nur ganz kurz dazwischen, da schon nach 9 ist. Ich werde mal abdampfen und dies und das und jenes. Ich bin ja auch schon seit Anfang da und ja, dann euch noch einen guten Abgang und Ja, bis nächste Woche, sage dann ich euch jetzt schon mal, ne? mach's Jo. gut, Robert. So, Ja, Leute. ich würde sagen, auch hier bei mir lässt die Wirkung vom Blitzkrieg-Amphetamin auch schon nach. Also, Ein ich gutes jetzt auch. Amphetamin hält 6 bis 12 Stunden. Was soll das? Nein, Quatsch. Nach dem Volker, der kommt klar. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach schon immun gegen das Zeug, ne? Ja, Ja, den Rest der sieht Woche man. halten wir uns mit Saminjektionen aus der Fleischspritze von Dr. Huber über Wasser. Ja. Und ich bin dann jetzt erstmal raus, ne? Also macht's gut. Hurra, Ciao. tschüss. Ciao. Ja, liebe Zuhörer. Dann sagen wir mal so, es hat uns gefreut. Alle Tage wieder. Ich entschuldige mich für meine Verspätung, aber irgendwie habe ich das mit der Mischung aus Formel 1 und Schlaf nicht richtig getimt. Boxenstopp falsch getimt, ja. War ein Ja, ich bin Reifenwechsel. auf dem Sofa eingepennt nach dem Rennen. Ja, ist gut. Hat jemand noch irgendwelche klugen abschließenden Worte? So Ja, ich irgendwie. weiß nicht, was wir jetzt hier noch groß anfangen sollen, ne? Theoretisch. Also ich würde sagen, dass wir nächste Woche nochmal ein paar von den Beiträgen, über die wir noch nicht gesprochen haben, nochmal durchgehen, beziehungsweise Eva, du hattest ja auch schon ein bisschen was vorbereitet, zusammenschnittmäßig und so, ne? Willst du dann nochmal ein Video draus machen, das wir dann außer der Reihe nochmal online stellen? Ja, das war mein Plan. Ich habe es nur, ich habe die Woche die ganze Zeit zusammengeschnitten. Ich habe auch schon Text geschrieben, aber mir ist irgendwann das Gehirn zum Kopf ausgelaufen. Einfach von dem Republika-Kram. Da habe ich 5 Bier getrunken, einen Ballerschwäger gerührt und dann ging es wieder. Ja, was können 5-4 und ein Ballerspiel nicht alles beheben? Ja. Ja. Ja. Also, aber ich Herr muss auch Doktor, Herr sagen. Doktor, ich war auf der Republika. Ja, 5-4 und ein Ballerspiel. Danke, Herr Doktor. Ja. Gut, kannst du von der Kasse, kriegst du das Geld wieder? Aber 5 € Zuzahlung. Selbstredend. Ich muss sagen, also es ist echt eine Wand, so ein Republika-Vortrag. Da gebe ich dem Abel schon recht. Also mir macht das überhaupt keinen Spaß. Wenn ich mir dann einen rauspick, dann tut der meistens so schrecklich weh. Ja. Ich kann Also, auch willkommen immer. in meiner Welt. Ich kenne das schon. Also, spätestens letztes Jahr habe ich mir schon gedacht, meine Fresse, was geht da eigentlich ab? Hast du den Workshop? Also mein Liebling bisher war der Workshop irgendwie Binge Creating statt Binge Watching. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Wo sie dann aus der Perspektive eines Huhns auf Stelzen irgendwelche Bilder gezeichnet haben. Es war halt ein Workshop, kein Vortrag. Soweit will ich die Vortragenden in Schutz nehmen, aber Okay. das einzig Bemerkenswerte war, dass sie am Anfang Gary Larson, einen Karikaturist, den ich sehr schätze, der leider nichts mehr macht, und Erzähl mir nix in einem Satz gelernt hat. Das fand ich doch recht bemerkenswert. Nur nicht im Aber. Negativen, ja. Das waren die Ah, Antifeministinnen. also bei Erzähl mir nix hat es so einen Unterton von, naja, kontrovers, nicht? Ach ja. Hm. Da muss man natürlich darauf hinweisen. Ja, ja. Das ist ganz relevant, total relevant so. Ja. Ja, und dieses Datteltäter-Panel wollte Ja. ich mir auch nochmal anschauen, aber das tut auch extrem weh. Das ist wohl wahr, ja. Ja, bei Ja, mir ich ist würde dann so. sagen, wir vertrösten die Zuhörer auf die nächste Woche und entlassen sie in den Sonntagabend, oder? Gute Idee.